erster Freitag im Dezember. Hallo. Und schon klappt das. Wir haben gar keine Karte gezogen. Wir haben keine Karte gezogen. Das können wir später noch machen. Wir machen Live-Karten ziehen. Oh Gott, super. Ein Traum so. Jetzt mache ich den Bildschirm dunkel. Du machst den Bildschirm dunkel. Wir sollten vielleicht auch mal eine etwas formellere Begrüßung machen für all die neuen Hörenden. Willkommen bei Heiter Scheitern, dem Stößchen aus den Zonen, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Ich bin Joke, hallo. Hallo, ich bin Marlene und habe gerade den Bildschirm dunkel gemacht. Hallo, ich bin Steff. Ich habe keinen Bildschirm dunkel gemacht. Wir haben ein Thema für heute. Ja. Und zwar hat sich das entwickelt aus den 100.000 Kommentaren zum letzten Podcast. Vielen Dank an jetzt. Unser Thema heute ist Beziehung. Überraschung. Toll. Ja. Wir sind ja immer offen für Anregungen. Haben auch das letzte Mal festgestellt, dass so ganz ohne Thema oder so ganz ohne Themenidee, egal wo sie dann hinführt, ist es irgendwie blöd. War irgendwie blöd, ne? War durcheinander. Ich fand es ein bisschen durcheinander, auch beim nochmal hören. Und ich entschuldige mich auch schon mal großartig, oder wir vielleicht auch, die Tonqualität des letzten Mals war extrem schlecht. Wir haben hier ein paar Vorbereitungen getroffen. Wir haben uns erstens vorgenommen, nicht so viel durcheinander zu reden. Zweitens vorgenommen, nicht laut zu kreischen zwischendurch. Drittens haben wir hier wir trinken heute alle drei Wein, Rotwein. Für unsere drei Weingläser haben wir Untersetzer uns hier hingelegt, also so Behelfsuntersetzer. Wir müssen uns noch ausstatten mit richtigen Untersetzern. Jokes Weinglas steht auf einem Flyer von einer Tanzschule, mit einer keine Schleichwerbung machen, ne? Das haben wir zum Glück bisher noch nicht gemacht in den letzten Sendungen. Lucky Strike erinnere ich mich spontan. Denn für Lucky Strike Schleichwerbung. Ja, jawohl. Oh, wow. Ja. Echt? Mhm. Wie haben wir das denn das gemacht? Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Du hast Lucky Strike in der Nachtbar geraucht. Stimmt. Oh. Ja. Ja, okay, dann kann ich auch sagen, weil es war sehr nett. Es geht schon wieder ums Tanzen. Es ist der Flyer vom Baladin, einer Tanzschule in Hamburg, bei der wir letzten Sonntag beim Queer Standard und Latein Tanz waren. Genau. Queer Standard, ich finde Queer Standard hört sich auch richtig gut an. Mein Weinglas steht auf dem Comic Lesben und andere Lebensformen auf Kohlenstoffbasis von Alison Bechdel. Ich glaube, die letzte Buchveröffentlichung der Dykes to Watch Out Vorreihe. Es gibt tatsächlich eine neue. Oha, dann weiß ich ja, was ich mir demnächst von meinem 25-Euro-Gutschein, den ich von meiner Betriebsweihnachtsfeier bekommen habe, kaufen werde. Wohl angelegt. Ja, und Steps steht auch auf einem Baladin-Zettelchen. Und die Termine von 2009, von Januar bis März. Ganz wichtig. Und damit sind wir jetzt irgendwie hoffentlich schon mal nicht mehr so laut, was so Geräusche rund um das Mikro angeht, außer uns. Und hoffen, dass das jetzt ein bisschen besser wird mit der Tonqualität. Zumindest bis wir dann ein richtiges Mikrofon haben. Oder ein nicht integriertes. So. Also wir sind höchst bemüht, dass irgendwie technisch mögliche momentan auf den Zenit seiner Perfektion zu treiben. Wow. Wir haben wieder eine Katze anwesend. Das ist wieder Hink. Ja. Aber Hink ist auch nicht so schlimm, der schnurrt nicht so laut. Das stimmt. Und er wird sich jetzt gleich hinlegen. Und damit hätten wir den Cat-Content auch abgearbeitet. Ein Traum. Vielen Dank für die vielen Kommentare, natürlich. Ja. Oh ja, und für die langen und ausführlichen, gerade an Tobi auch ganz tolle, langen Kommentare geschrieben. Das hat sehr großen Spaß gebracht, das zu lesen. Ja. Also reden wir heute über Beziehungen. Über was für Beziehungen eigentlich? Über alle möglichen, hoffe ich doch. Okay. Naja, wir sind ja so ein bisschen noch über das Kommentieren draufgekommen, oder? Dass das Thema mit Beziehungen irgendwie noch nicht ganz durch ist. Also, naja, kein Thema ist ganz durch, aber Beziehungen bot sich an. Ich würde ja gerne so ein bisschen was über Beziehungsideale erzählen. Über Beziehungsideale? Ja, ich würde mich gerne über Beziehungsideale messen. Unsere Beziehungsideale. Wow. Steff, würdest du vielleicht noch mal ganz kurz deinen Kommentar vom letzten Mal ein bisschen erklären? Oder ja, ich habe jetzt, klar, gut, dass du noch mal, gut, dass du so eine tolle Vorlage machst, ich bin total griffbereit. Eigentlich ging es mir nur darum, oder hat sich ja im Nachhinein herausgestellt, dass ich jetzt Kommentar falsch aufgefasst habe oder irgendwie falsch angekommen ist bei mir. Weil es einfach nur ja ein euphorischer Ausbruch war. Von daher, ich habe halt in den letzten Jahren oder vor ein paar Jahren habe ich mal auf einer Veranstaltung das... Ich glaube nicht, dass das jetzt so laut war, dass ich meine Zigarette ausgedrückt habe. Wenn es zart knuspelt, dann ist es nicht das Kaminfeuer im Hintergrund, sondern die Zigaretten im Aschenbecher ausgedrückt werden. Aber vielleicht streicht einfach meinen letzten Satz und stellt euch vor, dass im Hintergrund das Kaminfeuer knuspert. Ah, toll. Ich bin vor ein paar Jahren mal mit der Kritik an der sogenannten romantischen Zweierbeziehung, RZB abgekürzt, die aus einem linken Spektrum kommt. Die Kritik jetzt. Ja, die Kritik. Gestoßen, oder da gab es ja dann irgendwie einen Workshop dazu, und in den Jahren darauf habe ich verschiedene Texte gelesen. Nicht besonders vorsätzlich, sondern eher, wenn sie es gerade angeboten hatte oder in Uni-Kontexten, dass da mal ein Text gelesen wurde innerhalb eines Seminars oder ähnliches. Und es hat mich jetzt nicht dazu bewogen, dadurch, dass ich dieser Kritik begegnet bin, sofort mein gesamtes Leben und meine gesamte Umwelt irgendwie umzuschmeißen oder meine Beziehungskonzepte total neu zu überdenken, sondern eher sich manche Sachen irgendwie bewusster zu machen. Also so als Beispiel war halt so das Ding von, wie werden Freundschaften gewertet oder wie werden Liebesbeziehungen gewertet oder bewertet als Form von als Form von wertvoll in meinem Leben, wertvoll für mein Leben, als sozusagen wichtige Stütze, als sowas wie Wahlfamilie. Also ich glaube, ich habe vieles von meinen, soziale Strukturen habe ich schon in Form von, der Aspekt davon, soziale Strukturen aufzuwerten, sich bewusster zu machen und die irgendwie halt an manchen Stellen zumindest etwas gleichwertiger zu betrachten. Das hat es so bei mir angestoßen. Irgendwie so eine breite Kritik. Also was da an Kritik kam, war halt eben sowas, diese Normalität an, es gibt nur Zweierbeziehungen, am besten auch noch zwischen einem Mann und einer Frau oder sowas. Also irgendwie heteronormativ. Und es gibt irgendwie diese klare Trennung zwischen Liebesbeziehungen und Freundschaftsbeziehungen, wo dann irgendwie auch ganz klar sowas wie körperliche Nähe, Sexualität irgendwie ganz klar angeknüpft und ausgeschlossen ist. Was bei mir irgendwie noch dazu kam oder was ich für mich von alleine noch ein bisschen dran angeknüpft hatte, war halt so die Konstruktion von Single-Sein. Was irgendwie bedeutet, diese Idee von, du bist alleine und damit irgendwie alles komplett ausblendet, was du sonst an sozialen Beziehungen hast, nur weil du dich nicht in einer Liebesbeziehung befindest. Also dieses Alleine-Sein oder wahlweise auch, wenn irgendwie sowas von, wenn von sowas wie einer fehlenden Hälfte gesprochen wird. Oder Single-Sein nur als Zeit zwischen Beziehungen oder so. Ja, genau, das ist immer nur eine Übergangsphase, weil man sich immer auf der Suche befindet, nach dem anderen, nach dem Fehlenden, also dass auch immer so diese Zeiten, dass alles, was drumherum ist, sozusagen alles ein einziger ein einziges Feld des Mangels irgendwie ist, was nur durch diese eine Person, die dann ins Leben tritt, für immer dann da ist. Also die nur, dass nur eine einzige Person diesen Mangel, dieses Fehlen irgendwie auflösen kann oder sowas. Was ich jetzt so erzählt habe, also so alles, was ich jetzt erzählt habe, sind teilweise schon Ideen, wo ich auch irgendwie mich der Kritik anschließen kann oder die ich auch nachempfinden kann. Manches deckt sich aber für mich auch nicht. Also ich stoße da irgendwie genauso an Grenzen mit, auch ich habe ein Bedürfnis danach, gewisse Grenzen aufrechtzuerhalten, weil sie sonst alles ganz schön erschweren. So, oder also dieses Ding von Beziehungen, Liebesbeziehungen und Freundschaften, das total aufzuweichen, fällt mir auch eher schwer. Oder ist jetzt nicht so ein Ding, was ich so komplett nachempfunden habe, wobei es dann wieder schon dazu kommt. Also ich meine, an der Stelle, wo wir drei jetzt zusammengekommen sind, eben es doch dann greift. Also weil es halt, ich bis vor etwas mehr als einem Jahr ist ja schon das Ding, wovon wir sind gute, sehr gute Freunde und ihr beide habt eine Beziehung, führt eine Beziehung. Und das irgendwie, und das ist, also so, dass das irgendwie so Konstanten sind, die irgendwie, wo nichts irgendwie erstmal so aneinander so rütteln kann oder sowas, dass so nicht hinterfragbare Sachen, also Tatsachen irgendwie sind. Und dass es auch ein ganz schöner, Aufwand sein kann oder es für mich auch schon ein Aufwand war und ein bisschen Zeit gebraucht hat, um sozusagen irgendwie an den Punkt zu kommen, sich von dieser Idee zu lösen. Also einfach nur dieses, okay, es ist irgendwie, wenn man mal davon, wenn man das sich jetzt mal wegdenkt, okay, das sind irgendwie nur Freunde und die haben irgendwie eine Beziehung und diese Beziehung ist irgendwie, das ist was Festes und das kann man irgendwie, muss man als, wird als was Festes angenommen. Wenn man das erstmal so ein bisschen irgendwie lockern konnte in sich und für sich und dann mal nachzufühlen oder sowas wie, was denn dann dadurch möglich wird. Mhm. Also an den Stellen kann ich das dann schon nachvollziehen. Das aber wiederum für mein gesamtes soziales Netzwerk zu machen, einfach so, um irgendwie mein ganzes Leben total politisch korrekt zu gestalten oder total kritisch zu sein oder so, oder nonkonform oder so. Ich glaube, dass da stoße ich doch an meine Energiemachbarkeits- Grenzen. Tja, jetzt habe ich aber ganz schön viel gesagt. Hast du jemals schon mal so viel am Stück gesagt? Ich weiß es nicht. Wir müssen jetzt auf Steff bis zum Ende des Podcasts verzichten. Kein Rotwein mehr für mich. Nein, ich finde es ganz lustig, weil wir ja irgendwie alle drei irgendwie festgestellt haben, dass wir schon auch darauf reingefallen sind, dass wir schon an diese Grenze gekommen sind von, naja, wir haben halt eine Beziehung und dann ist Schluss und irgendwie, egal in welche Richtung, wird einfach erstmal nicht großartig jetzt weitergedacht oder sowas. Ne? Also es kam ja irgendwann schon, aber so dieses Ding von Zweierbeziehung oder Beziehung auf der einen Seite und Freundschaft auf der anderen Seite war ja total fest. Finde ich auch ganz lustig, dass es echt auch nochmal auch so unbewusst passiert ist, dass ich das so, dass das so fest war. Mhm. Und dass man, oder dass ich auch erstmal echt ganz schön umdenken musste, um das irgendwie umzuformen oder da was anderes möglich zu machen oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Oder so diese Vorher-Nachher-Dinge aus dem Kopf zu kriegen oder sowas. Oder so diese Grenze zwischen Freundschaft und Beziehung als so total umwälzend zu betrachten, denn so umwälzend war es dann ja doch nicht. Es ist ja einfach auch ganz viel irgendwie weitergegangen oder so. Hm. Ja, sehr lustig. Ja, das sind ja einfach so fließend. Also sind jetzt eben, das sind ja keine Schnitte, die man macht oder irgendwelche Schalter, die man umlegt, sondern. Aber sozusagen der genormte Schalter ist dann ja doch da. Also ich finde schon, dass es einen Schalter gab. Ja, schon auf, ja klar, auf bestimmte Art und Weise schon, aber halt nicht so komplett. Also ich finde, einige Sachen haben sich überhaupt nicht geändert oder es gab vielleicht irgendwie so einen fließenden Übergang oder sowas. Aber jetzt nicht irgendwie so Schnips und alles ist total anders. Also wirklich alles. Ja, ja. Und Beziehung ist was völlig anderes als Freundschaft oder sowas. Also Perspektiven verändert. Oder meine Perspektive hat das halt dann stellenweise verändert, um irgendwie auch nochmal Vergangenheit zu fragen oder sowas. Also irgendwie Sachen anders zu lesen. Sowas wie eben ein Bedürfnis, noch viel Lebenszeit mit euch verbringen zu wollen oder sowas. Was ja im Grunde genommen auch lustig ist, ne? So dann nochmal so zurückzugucken und dann ist ja wie so in so einem Trans-Lebenslauf nochmal zurückzugucken und zu sagen, oh, da ist ja schon ein Hinweis gewesen. Also das ist ja im Grunde genommen eigentlich auch ganz witzig, weil man es ja eigentlich auch genauso lassen könnte. Also irgendwie dann zusammen und dann wäre es nun so schlimm, wenn es dafür überhaupt keine Anzeichen gegeben hätte. Wäre ja eigentlich auch nicht schlimm, ne? Nee. Also ich hatte bis dann tatsächlich die Frage nach, oder bis dann sowas ausgesprochen war, schon von, okay, jetzt ist hier irgendwie die Liebe reingeschlagen und es gibt irgendwie Bauchkribbeln und es ist irgendwie alles so ganz offen und man weiß gar nicht, wo das alles hinführen soll und so. Davor hatte ich, kann ich sehr klar sagen, dass ich kein Idealbild oder kein Wunschbild hatte, mit euch beiden jetzt irgendwie mein Leben verbringen zu wollen oder so. Ja. Das gab es nicht. Also ich hatte nicht diesen Wunsch von, ach, mit Joko und Steff möchte ich wahnsinnig gerne alt werden oder so. Oder möchte gerne so eine Beziehung führen. Das habe ich in dem Moment gehabt, in dem das dann auch tatsächlich dann ja auch schon dann auch wirklich konkret und ausgesprochen war. Also und dieser Übergang von Freundschaft zu Beziehung, den ich auch sehr stark wahrgenommen habe, den habe ich gar nicht so unbedingt auf so ein, okay, da ist jetzt schon vorher, hat da eine definierte, mehr oder weniger monogame Beziehung irgendwie stattgefunden und jetzt kommt irgendwie eine dritte Person dazu und dann gibt es irgendwie eine Freundschaft und das geht jetzt irgendwie über. Dass das für mich gar nicht, das habe ich mich gerade verhaspelt, also was ich sagen wollte, ist, dass dass ich schon einen Übergang gespürt habe und auch Grenzen gespürt habe, so gerade am Anfang der Beziehung, wo ich so gemerkt habe, dass sich hier gerade ganz viel verändert im Umgang miteinander, was ja auch erwünscht war. Der Kater nimmt mir gerade die direkten Kontakt zwischen mir und Mikrofon weg. Ja. aber dass ich das gar nicht auf die Tatsache geschoben habe, dass da jetzt, also auf die spezielle Konstellation das irgendwie geschoben habe, sondern einfach schlicht und ergreifend darauf, dass ich bis dato überhaupt keine Erfahrung damit hatte, dass aus einer Freundschaft eine Beziehung wurde. Das hatte ich einfach vorher nicht. Das hast du schon mal erzählt, ja. Und das hat mir viel mehr Probleme bereitet. Also so da, so den 1000-mal berührt Ding. Ja, das hatte ich ja jetzt nicht mit Steff so sehr irgendwie. Wir haben uns ja nicht wahnsinnig auch vorher berührt oder so. Oder haben auch nie, naja, ich habe stümperhafte Flirtversuche gemacht, aber das war ja dann schon in irgendeinem Verknalltseinszustand. Aber das, also dieses Umgehen mit, okay, da ist jetzt jemand und da hat man irgendwie eine freundschaftliche Ebene und die wandelt sich gerade zu einer sehr intimen, nahen Beziehungsebene und ich mache da schon sehr, sehr starke Unterschiede. So, ich bin da, glaube ich, auch so, wenn ich mir euch beide so anhöre, dann habe ich so das Gefühl, ich bin da sehr, entspreche mit meinen Vorstellungen relativ stark wahrscheinlich so einem normativen Denken. Auch wenn ich das natürlich wahrnehme, dass es irgendwie so ist. Ich glaube, das macht den Unterschied. Ich sehe halt, okay, das ist eine normative Vorstellung, der ich erfolge. Und ich folge ihr aber bewusst, weil ich das irgendwie für mich trotzdem als gut empfinde, auch wenn es normativ ist. Ich kasteile mich da jetzt nicht und sage, nein, ich will das jetzt aber nicht haben, weil das normativ ist. Kann ja auch nicht Femme sein. Warum nicht? Naja, aber es ist ja genauso auch irgendwie, da gibt es ja auch immer dieses Ding von, ja, das ist halt was Normatives, Femininität und Weiblichkeit irgendwie, das ist halt normativ und deswegen ist es irgendwie böse. Und dann, aber Femme ist doch nicht normativ. Ja, aber Femininität ist normativ. Maskulinität ja zum Glück nicht. Femininität ja, und Weiblichkeit ist normativ. Femininität und Weiblichkeit wird oft als normativ bezeichnet. Ich will jetzt aber auch gar nicht auf diesem Femme-Thema rumreiten, sondern ich wollte eigentlich sagen, dass ich da sehr wohl eine Trennung irgendwie mache und dass ich dieser Übergang von Freundschaft zu Beziehung, ich den tatsächlich die Schwierigkeiten, an die ich da gestoßen bin, eher der Tatsache geschuldet habe, dass halt einfach vorher eine Freundschaft da war und ich einfach überhaupt keine Erfahrung damit hatte, wie man das eigentlich macht, weil ich mich sehr wohl Freunden gegenüber anders benehme oder eine andere Dynamik habe mit Freunden als mit Beziehungen. Und das ist für mich sehr wohl was mit wie nah und intim und auf was von der Ebene überhaupt irgendwie reden wir eigentlich miteinander und gehen wir miteinander um. Ja, das mache ich aber auch. Ja. Ja, das mache ich auch. Also ja, klar, ich wollte auch gar nicht den Anspruch, da irgendwelche Brüche zu produzieren oder sowas. Ich glaube, für mich habe ich gemerkt, ist halt einfach, finde ich, sehr wertvoll oder auch sehr spannend, irgendwie eben verschiedene Beziehungsformen sichtbar zu machen oder und eben wertzuschätzen und sowas. Also, was mir irgendwie neulich aufgefallen ist, dass ich zum Beispiel mit mein Mitbewohner jetzt in wenigen Tagen 3 Jahre schon, dass wir schon 3 Jahre irgendwie zusammen in einer Wohnung leben. Und das ist ja auch irgendwie recht, recht eng und nah. So. Und das ist ja auch eine Form von Beziehung. Ich finde, 3 Jahre lang ist das auch schon eine ganz schön lange Lebensbeziehung. Ja. Auch wenn sie sich ganz anders ausbuchstabiert, also wenn sie ganz auf einer ganz anderen Basis steht und einen ganz anderen Inhalt hat, aber das ist trotzdem als eine Art von Beziehung, die in meinem Leben vorhanden ist, gilt. So. Ich glaube, ich stecke einfach unterschiedliche Arten von Energie in die unterschiedlichen Arten von Beziehung. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass deshalb Freundesbeziehungen weniger wert sind als Liebesbeziehungen oder noch nicht mal das. Ich meine, meine Freunde finde ich auch super. Da kann ich auch sagen, dass ich die liebe oder so. Also. Es fehlt ja einem auch so ein bisschen das Vokabular. Ja. Ich mag auch immer wieder so. Stolper. Also für mich gibt es schon einen sehr klaren Unterschied und es liegt wahrscheinlich daran, dass ich tatsächlich gerade was Beziehungen angeht, sehr klare Vorstellungen davon habe, was ich will und was ich da erwarte und was ich da selber auch an mich für einen Anspruch habe und was ich auch an so eine Beziehung für einen Anspruch stelle. Da merke ich auch manchmal schon, dass ich da sehr sehr doll bin im Vergleich zu anderen. Und für mich ist der ganz klare Unterschied, also es gibt wahrscheinlich nur einen, aber der fällt mir nur gerade ein, ist so, ich finde so die Idee von Partnerschaft ziemlich gut. Also im Sinne von Teamplay und im Sinne von egal was ist, mit offenen Karten spielen und halt so das Projektleben weitestgehend in einer partnerschaftlichen Verbindung gemeinsam zu bestreiten. Und den Anspruch habe ich ganz klar an Liebesbeziehung oder an Beziehungsbeziehung, wie auch immer man das nennen will. Und das habe ich nicht unbedingt an Freundschaften. Also ich erwarte von Freundschaften, ich habe bei Freundschaften nicht den Anspruch, dass das meine Partner sind. Aber bei Beziehungen habe ich das schon. Ich möchte gerne Partnerin sein und ich erwarte von den Menschen, mit denen ich eine Beziehung habe, dass sie meine Partner sind. Und dass sie mich unterstützen, dass ich sie unterstütze, dass wir gemeinsam irgendwie Dinge wuchten und gemeinsam Dinge erleben und gemeinsam Dinge teilen und und das Projekt eben bestreiten. So. Und das ist für mich eigentlich eine ganz, ganz dolle Grenze. Und bevor ich Und genau da weicht das nämlich dann noch von Freundschaft ab. Also, mich hört man da durchaus schon sagen, dass ich innerhalb von einer Beziehung, Liebesbeziehung, Partnerschaft, so eine Partnerschaftlichkeit auch einfordere und für was absolut Notwendiges erachte. Während ich bei einer Freundschaft das noch nie wirklich gemacht habe, dass ich mich hingestellt habe und gesagt habe, so, du bist meine Freundin oder du bist mein Freund und deswegen erwarte ich von unserer Freundschaft die und die Partnerschaftlichkeit oder so. Und ich handle auch viel weniger aus mit Freundschaften, wie das miteinander ist. Das ist aber, glaube ich, ein Problem manchmal. Also ich weiß auch, dass... Das ist bestimmt ein Problem. Also ich handle auch in Freundschaften weniger aus, bin aber in Freundschaften halt auch schon immer wieder an den Punkt gekommen, wo genau das total problematisch geworden ist. Und fand es dann auch immer total gut, wenn es innerhalb der Freundschaft dann funktioniert hat, gemeinsames Miteinander umgehen auszuhandeln. Und das habe ich auf bestimmten Ebenen geschafft und das hat die Freundschaft, glaube ich, auch echt nochmal richtig doll weitergebracht zum Beispiel. Und das habe ich auch gerade gedacht, das ist auch so ein Ding, bei Freundschaften wird das immer nicht so gemacht und das ist auch, da wird das alles viel subtiler, findet es statt und das ist viel häufiger, es ist halt ein viel lockererer Bund, ne? Wenn es halt irgendwie kracht, dann ist es sehr viel schneller, geht es mir auch so, dass es viel schneller auch dann, also wenn es dann wirklich mal kracht, dass es dann auch viel fragiler ist eigentlich. Also ich streite mich eigentlich, ich habe mich so selten mit Freunden gestritten. Was wahrscheinlich eigentlich nicht so gut ist, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Also wenn ich mir angucke, dass ich es zum Beispiel eigentlich ziemlich gut finde, sich in der Liebesbeziehung auch zu streiten, könnte ich mir vorstellen, in der freundschaftlichen Beziehung könnte es auch sehr gut sein, sich ab und an mal zu streiten oder so. Ja, also ich glaube auch, also oder ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es schon ganz schön weit kommen muss, bevor man irgendwie eine Freundschaft mal dann in der Freundschaft zum Thema macht. Also, dass man die Freundschaft zum Thema macht. Ja. Um irgendwie zu sagen, so das und das irgendwie stört mich jetzt. Oder es ist meistens ja dann schon irgendwie eine Situation, von dass da eben was ins Wanken gerät oder so ist. Und einfach klar ist, dass man da irgendwie mal ja, eben, dass da was irgendwie verhandelt werden muss, weil sonst irgendwie läuft oder so. Und es stimmt ja auch eigentlich nicht, was du gesagt hast, dass du so Verhandlungsmomente eigentlich nicht hattest in freundschaftlichen Beziehungen. Also ich finde gerade so, was so die diversen Coming-out-Momente irgendwie angeht in Freundschaftsbeziehungen, dann sind das ja meistens dann Punkte, an denen so eine freundschaftliche Beziehung plötzlich enorm viel tragen muss. Eigentlich vielleicht mehr tragen muss, als sie bisher tragen sollte oder tragen wollte oder so. Und wo vielleicht das nicht ausgesprochen wird, aber man dann schon an die Freunde oder Freundinnen den Anspruch hat, dass sie das jetzt mittragen. Und wenn nicht, dann geht wahrscheinlich die Freundschaft kaputt oder sowas. Oder dass sie das irgendwie mitnehmen, was man dann verändert oder was man dann ihnen sagt oder. Ja, aber so Coming-out-Momente sind Momente, wo es ja ganz oft um genau um das geht, nämlich um Begehren, um irgendwie um den Wunsch auf eine bestimmte Art und Weise in bestimmten Dynamiken mit anderen Menschen zu interagieren und so und die Identität, die sich dann da vielleicht dran knüpft oder die Identitätsvorstellungen, die sich dann daran knüpfen. Und ich finde, der Unterschied ist dann, dass in Freundschaften dann vielleicht das Identitäre getragen wird, aber nicht das Begehren. Weil das Begehren ja dann wiederum eher dann innerhalb der Liebesbeziehung dann sozusagen eine Rolle spielt. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass ich meine Freunde und Freundinnen auf eine bestimmte Art auch begehre. Ich nicht. Also ich finde sie durchaus alle toll und attraktiv. Und ich glaube, ich sage auch tatsächlich gern meinen Freundinnen und Freunden, was ich an ihnen gut finde und was ich an ihnen begehrlich finde. Und höre das dann auch gerne von denen, wenn sie das mir auch sagen. Ja, aber ich habe irgendwie kein Interesse, ich habe zum Beispiel überhaupt kein Interesse daran, also wenn ich jetzt mal so meine Freundschaften durchratter, dann habe ich bei keiner Freundschaft oder kommt es wirklich sehr, sehr selten vor, dass ich innerhalb von so Freundschaften, dass ich da tatsächlich ein sehr konkretes Begehren irgendwie habe mit dieser oder jener Person intimere Interaktionen irgendwie zu vollführen. Nee, ich meine auch nicht intimere Interaktionen, sondern einfach so ein... Ich glaube, ich finde meine Freunde einfach schön. Sowas. Also ich habe kein Bedürfnis, mit denen ins Bett zu gehen oder ich habe kein Bedürfnis, mit denen intimere Aktionen zu starten, sondern sie sind für mich einfach begehrenswerte Menschen. Ohne dass ich da jetzt großartig ein situatives Begehren dran knüpfen muss oder sie jetzt irgendwie rumkriegen möchte oder irgendwie sowas in der Art oder sie auch noch in diese Beziehung integrieren möchte oder so. Nein, keine Sorge. Die Wohnung ist auch zu klein. Ach, daran hängt es also. Luca hätte also gerne eigentlich eine Kommune. Genau, eigentlich hätte ich gerne eine Kommune. Eigentlich hätte ich gerne so viele BeziehungspartnerInnen, dass ich mir die Namen nicht mehr merken kann. Also noch jemand Viertes. Du, wie heißt du nochmal? Nee, ich glaube, das kann ich irgendwie so nicht sagen. Das macht für mich echt die Grenze aus. Also ja, natürlich tragen Freundschaften auch irgendwelche Sachen mit einem mit und man bestreitet auch mit Freundschaften gemeinsam Lebenswege und das kann ganz furchtbar intensiv sein und eng und nah und intim und so. Aber so als grundsätzliche Vorannahme, dass so eine Freundschaft irgendwie das alles so irgendwie auf irgendeine Art und Weise mittragen soll, das habe ich einfach nicht. Was jetzt mittragen soll? Also jeden meiner Lebensaspekte. Und bei Beziehungen habe ich das schon. Da habe ich schon gerne die grundsätzliche Idee, dass da so das, was so im Leben irgendwie eine Rolle spielt, und es ist dann irgendwie auch erstmal ziemlich egal, was das ist, dass das erstmal als grundsätzliche Einstellung, Default-Einstellung, da irgendwie Platz hat. Egal, ob das dann jetzt ausgelebt wird oder nicht, oder also das kann ja dann von Fall zu Fall irgendwie dann nochmal auch unterschiedlich sein, irgendwie, aber so als grundsätzliche Idee ist das für mich ist das nicht klar, was ich meine? So, doch. Ja, die grundsätzliche Idee ist schon anders als bei Freundschaften, dass das dass alles erstmal einen Platz hat. Mhm. Und das ist auch für mich so eine ganz romantische Idee von, dass es irgendwie so eine Art, ja, dass ich da Platz habe mit all meinen Aspekten. Und dann auch wirklich mit allen. Und es gibt dann auch einfach ganz, ganz doof, oder was, ganz doof, also ganz einfach so eine Idee von, dass so facettenreich und so eine Persönlichkeit ist, und meine natürlich auch, so facettenreich soll sie auch in der Beziehung irgendwie Platz haben. Und das ist natürlich ein ziemlich anstrengendes Unterfangen und hat viel mit irgendwie Energien zu tun, die irgendwie aufgebracht werden müssen im Miteinander und was da irgendwie alles Platz haben soll und so. Und die Energie könnte ich auch überhaupt nicht also so wie nah lasse ich was und wie viele Aspekte lasse ich irgendwie von meinem Leben irgendwie und von meiner Persönlichkeit in welcher Situation, in welchem Zusammenhang jetzt irgendwie gerade zum Vorschein treten oder keine Ahnung, da gibt es einfach eine Energiegrenze. Und die Energiegrenze ist bei mir momentan gefühlt bei zwei Beziehungspartnern, Partnerinnen irgendwie definitiv erreicht. Also ich könnte mir tatsächlich nicht vorstellen, die Energie, die ich gerade innerhalb dieser Beziehung irgendwie aufbringe, um dieses, wo ist hier gerade wer und wie geht jetzt wer gerade durchs Leben und das irgendwie so im Blick zu behalten und irgendwie mich da irgendwie einzubringen und so weiter und so fort, habe ich nicht, also da ich das wirklich als was ganz Wichtiges und was ganz Wertvolles in einer Beziehung sehe und auch fast als eine Beziehungsdefinition für mich begreife, also Liebesbeziehungsdefinition, glaube ich nicht, dass, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf diese Art und Weise unendlich, mit unendlich vielen Personen irgendwie zu erreichen ist. Das ist manchmal zu dritt schon schwer. Finde ich. Ich finde, das ist auch zu zweit schon schwer. Das ist auch zu zweit schon schwer, aber zu dritt potenziert sich das, finde ich. Dafür kriegt man ganz viel, was man zu zweit nicht kriegt. Das finde ich auch nochmal, sehen, können wir auch nochmal ein bisschen drüber reden, finde ich, was man eigentlich so zu dritt eigentlich alles für... Das ist den Zahnwurm des Monats. Was fände ich auch spannend, irgendwie da mal ein bisschen drüber zu reden, was eigentlich so die Vorteile sind. Lukas, du hast die ganz gestohlen. Also das... das kann ich mir momentan nicht vorstellen, das auszuweiten noch zum Beispiel. Also das, da ist für mich einfach eine energetische Grenze. Das wäre mir einfach zu anstrengend. Ja. Also was du eben meintest mit was so sicher sein soll in der Beziehung und was in der freundschaftlichen Beziehung halt nicht sicher sein muss. Ich glaube, da ist für mich auch da definiert sich dann für mich auch so eine Grenze raus von Freundschafts- und Liebesbeziehung. Ich glaube, ich habe schon das Ding, dass alles das, was ich bin oder was ich sein möchte, Platz haben muss, auch in der Freundschaft. Genauso wie ich dann halt alles, was die anderen in so einer Freundschaft sind oder die andere Person in so einer Freundschaft ist, auch irgendwie damit umgehen muss oder so. Oder wenn sich das halt von meinem, also ich empfinde so Freundschaft, Änderungen in Freundschaftsbeziehungen immer so als auseinandergehen oder halt sich auf unterschiedlichen Wegen bewegen oder sowas. Also irgendwie sitzt man an so einem bestimmten Punkt zusammen und dann kommt so eine Veränderung und dann muss man plötzlich damit umgehen, dass die andere Person sich irgendwo hin verändert, wo man vielleicht nicht mitkommen kann oder was man so nicht machen würde oder was einfach irgendwie anders ist, als man es selbst machen würde oder gewohnt ist oder was auch immer. Und das kann toll sein und das kann halt auch nicht so toll sein. Und ich glaube, da bin ich aber bei Freundschaftsbeziehungen dann toleranter, sozusagen. Oder lass mehr sein. Weil ich halt mit den Leuten nicht zusammenleben muss. Weil ich halt irgendwie denen dann doch mehr Raum geben kann oder mehr Sachen akzeptieren kann, weil ich mich nicht so doll involvieren muss vielleicht. Trotzdem finde ich es total wichtig, dass alles, was ich so bin oder alles, was die anderen so sind, immer noch Platz hat. Also genauso wie es vielleicht in der Beziehung dann irgendwann, in der Liebesbeziehung dann irgendwann bei einer zu großen Änderung dazu kommen könnte, dass ich das nicht mehr tragen kann, gibt es sicherlich auch in Freundschaften und gab es auch in Freundschaften schon die Momente, wo irgendwas passiert ist, was einfach so groß war oder so unterschiedlich zu meinem Verständnis oder zum Verständnis der anderen Person, dass die Freundschaft das dann halt nicht mehr tragen konnte. Oh. Ich habe aber gerade gedacht, das könnte auch genau umgedreht passieren, dass so in Freundschaften, dass Leute sich innerhalb von Freundschaften so doll verändern und dadurch, dass man so Veränderungen vielleicht einfach nicht so doll begleitet, dass das einen auch ganz schön doll auch von Leuten, mit denen man befreundet ist, dass das auch eine ganz dolle Entfernung bedeuten kann. Und dass das dann andersrum in der Beziehung wiederum dann so sein kann, dass dadurch, dass so eine Veränderung einfach viel näher und begleitet werden vielleicht, oder also ne, immer so sehr subjektiv und so, das kann natürlich immer bei allen anderen ganz anders sein, ja. Dass dann so Veränderungen auch gar nicht, auch wenn sich dann vielleicht, so wenn man so über die Zeit guckt, sich ganz, ganz viele Dinge verändert haben und auch Persönlichkeiten sich verändert haben oder eben Dinge, wie man so Dinge sieht oder was auch immer, oder Trans ist da ja auch so ein schönes Beispiel für, dass dann so Veränderungen als gar nicht so groß und wichtig und beziehungsgefährdend wahrgenommen werden. Also gerade bei diesem Trans-Thema ist es halt so, dass ich manchmal schon denke, dass dadurch, dass ich so dein Trans-Weg einfach so lange schon und so nah und so täglich irgendwie begleite, sind für mich viele Dinge, also viele Dinge, die für andere auf manche vielleicht erschreckend oder neu oder anders oder befremdlich oder unverständlich irgendwie wirken, für mich überhaupt nicht neu, befremdlich und unverständlich, weil sie einfach nicht so plötzlich passieren, sondern weil es halt einfach ein Prozess ist, den ich irgendwie viel näher begleiten kann oder begleite. Ja. Ja, wir fressen Trans halt so löffelweise, ne? Und die Freunde kriegen das dann so in Häufchen zugeworfen. In nicht verdaubaren oder nicht so einfach verdaubaren Häufchen. Wobei ich ja schon auch, jetzt kommen wir doch so zu Beziehungsidealen. Jetzt habe ich gerade, dadurch, dass ich, aufgrund der Tatsache, dass ich gerade gedacht habe, ach, jetzt kommen wir schon zu den Idealen, irgendwie habe ich jetzt gerade meinen Anschluss verpasst, bin ein bisschen müde. Mach nicht. Du hast auch viel gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet heute, ja. Was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Wenn ich an so Zeiten denke, in denen ich keine Beziehung hatte, keine Liebesbeziehung hatte, aber sehr enge Freundschaften, die sehr, sehr wichtig gewesen sind und sehr täglich und sehr begleitend und viel gemeinsam und auch viel gemeinsame Wege gegangen wurden und durchdiskutiert und von vorne bis hinten und auch sehr auf einer sehr intimen Art und Weise dann auch man sich so gegenseitig kennengelernt hat oder eben gar nicht kennengelernt, sondern miteinander gelebt hat, dass die Intensität, die meine Freundinnen und Freunde damals bestimmte Veränderungen mitgetragen und mitgelebt haben mit mir, dass die wahrscheinlich gar nicht so stattgefunden hätte, wenn da eine Beziehung gewesen wäre, in der das stattgefunden hätte. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ja. Und naja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt besser oder schlechter finde. Es war halt so, ne? Also Freundschaften sind für mich ganz bestimmt kein Beziehungsersatz, aber ich glaube schon, dass sich dann auch bestimmte Dinge verschieben. Also bei mir auf jeden Fall. Und ich fand, keine Beziehung haben total doof. Zumindest relativ schnell. Fand ich das total blöd. Ich glaube, ich sage immer, ich bin ein totaler Beziehungsmensch und das glaube ich auch immer noch total von mir, dass ich ohne so eine Idee von Partnerschaftlichkeit und ohne so ein Miteinander, dass das einfach nicht meinem Naturell entspricht. Oder dass ich da einfach nicht, ich bin da einfach nicht für geeignet. Weil ich einfach das sehr, sehr gerne habe. Ich habe so eine Art von Partnerschaft einfach sehr gerne und finde das einfach eine wahnsinnig schöne Art zu leben. Und in den Zeiten, in denen ich es nicht hatte, habe ich was vermisst, ganz, ganz doll. Und war mir auch ganz sicher, dann, als dann klar war, okay, dass mir das dann nochmal so richtig bewusst wurde, dass ich einfach wirklich nicht so richtig geeignet bin für ein nicht Liebesbeziehungs-Nah-Sein oder so. Oder für ein vielleicht mehr von so einer Idee von romantischer Liebesbeziehungskonzept abweichenden Lebensform irgendwie, die ich ja durchaus irgendwie, die durchaus ihre Vorteile haben, bestimmt irgendwie. Für mich haben sie irgendwie nicht so groß. Dass ich in den Zeiten wirklich gemerkt habe, dass ich, oder mir das richtig vorgenommen habe, dass ich das was ich von so einer Beziehung eigentlich will. Und dann kam Joko und dann musste das alles mitmachen. Wow, und das erfahre ich jetzt. Ja, dann habe ich wirklich von Anfang an irgendwie tatsächlich das fast schon konzeptuell irgendwie. Was? Ja. Und du hast es nicht gemerkt. Fast schon konzeptuell irgendwie meinen Idealen bin ich gefolgt und ich finde, das ist echt aufgegangen. Wow, was waren denn deine Ideale? How naja, zum Beispiel. To das build your butch. Naja, zum das Beispiel. Das wird abhängig gemacht. Genau. zum Beispiel ein warmes Nest bereitet und dann. Das stimmt nicht. Ich bin keine Nestbereiterin. Das ist einfach nicht wahr. Echt mal. Nein, zum Beispiel tatsächlich sowas wie. Ich möchte einfach wirklich, und ich habe mir das tatsächlich vorher so überlegt, dass ich das irgendwie gut finde. Und ich finde und ich habe das tatsächlich auch sehr bewusst irgendwie eingesetzt, so diesen Gedanken von, ich möchte wissen, wo du stehst. Ich möchte wissen, was mit dir los ist. Ich möchte wissen, was dich umtreibt, was so irgendwie, wo du stehst, was so deine Ideen sind zu bestimmten Themen. Und so, und das habe ich in meinen Beziehungen vorher nicht so intensiv verfolgt. Und ich finde das total gut. Das zu machen. Für mich. Also ich für mich finde das gut. So. Und ich empfinde das für die Beziehung gut. Zum Beispiel. Das waren schon, kann man schon nahezu als irgendwie so in der Theorie ausgedacht und dann in der Praxis irgendwie angewendet. Also reden einfach. Ja, ich würde sagen, Kommunikation. Also es ist ja wirklich alles auf Kommunikation. Ich habe auch einen, ich hab den Text, den jetzt empfohlen hat oder verlinkt hat. Ich habe es also wirklich nur ganz, ganz schwach überflogen. Also immer nur so ein paar Fragmente mal so angelesen. Ich habe es ausgedruckt. Ich habe es gelesen und du auch und ich nicht. Ich habe den gelesen. Du hast den gelesen? Wow. Mhm. Wow, ich habe den gelesen. Toll. Also ich habe mir wirklich nur so ein paar Sachen angeguckt, aber wo halt unter anderem eben auch nochmal drin stand, eben, dass Kommunikation auf allen Ebenen halt einfach total wichtig ist. Und also, dass einfach so der Weg ist, um irgendwie gut miteinander klarzukommen, um irgendwie sich selbst oder andere nicht zu übergehen oder ja, halt irgendwie eine Basis zu schaffen und irgendwie nicht vor den Kopf geschossen zu werden oder aneinander vorbeizuleben oder zu agieren und sowas. Man macht es ja trotz Kommunikation immer noch doll genug, sich gegenseitig vor den Kopf stoßen. Und Kommunikation ist ja auch einfach, also sozusagen dieses Ideal von Kommunikation, dass man einfach alles immer super easy eben mal gerade so kommunizieren kann. Ja. Nee, es wurde auch im Text jetzt nicht behauptet, aber das, also klar, Kommunikation ist total schwierig und total anstrengend, aber es ist halt irgendwie schon der einzige Weg, wie ich finde, eine gute Beziehung zu führen, oder das ist, ja. Also mittlerweile kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwas ohne Kommunikation geht. Das kann nur schief gehen. Die Kommunikation geht schief. Und ich glaube, ich habe auch tatsächlich so einen ganz kitschigen Gedanken von, ich möchte gerne grundsätzlich das Gefühl haben, über alles reden zu können. Und dann im Zweifelsfall auch mich selber, oder gerade auch da habe ich tatsächlich wieder konzeptuell gefolgt, irgendwie diesen Gedanken von, auch Bedenken und Ängste zu besprechen und irgendwie zu sagen. Und das hat es irgendwie nur besser gemacht. Ja, ich glaube, Bedenken und Ängste zu besprechen ist eine extrem gute Idee. Und es ist ja auch einfach schon, ich finde, es ist ja auch schon ein sehr reflektierter oder, man könnte sagen, ein kritischer Umgang irgendwie auch mit der Idee von irgendwie Liebe, einander zugeneigt sein oder sowas, dass eben das alleine oder Begehren in all seinen Facetten, dass das alleine halt, dass das irgendwie ganz wichtig ist und sehr schön, aber dass es halt trotzdem nicht reicht oder dass das nicht irgendwie die einzige Basis ist. Und allein, weil gegenseitig das irgendwie vorhanden ist, man sich total blind aufgrund dieser Zuneigung irgendwie versteht und dass es irgendwie alles gut ist oder sowas. Also diese Annahme von man ist total seelenverwandt und weiß genau, was die andere Person denkt und fühlt und will und sowas. Was ja durchaus als ein Ideal vorhanden ist. Finde ich dann schon ein sehr produktives Umgehen durch Kommunikation. Also wenn man es ja genau durch diesen Akt sozusagen in Frage stellt. Also ich als wir so zu dritt losgelegt haben, war ich irgendwie viel zu doll damit beschäftigt, die Tatsache, dass wir jetzt zu dritt sind, irgendwie zu verdauen, und damit irgendwie war ich irgendwie wahnsinnig da beschäftigt, so dass ich tatsächlich irgendwie dann am Anfang von unserer Beziehung, Steff, da gar nicht mehr so wahnsinnig viel doll bewusst Wert drauf gelegt habe, irgendwie dann so meine Ideen, wie das denn so abzulaufen hat, irgendwie so vorzubringen oder denen so zu folgen oder so. Deswegen habe ich immer nur so von Joke reden. Aber das heißt, ich weiß zum Beispiel, dass ich finde schon, dass wir da gerade am Anfang von unserer Beziehung irgendwie, also wir haben total viel, irgendwie haben wir abgeglichen einfach immer total viel. Wir haben einfach total viel so Weltsicht einfach abgeglichen. Gut, jetzt kommt dann dazu, dass wir eben nicht jetzt wahnsinnig lange vorher befreundet waren und da irgendwie schon bestimmte Themen einfach durch hatten. Und da war überhaupt nichts mit blind verstehen. Im Gegenteil, es war eigentlich eher so, wir haben angefangen, über irgendwas zu reden, und dann kam relativ schnell das Gefühl von, okay, wir können relativ schnell uns auf so eine gemeinsame Sprache einpendeln und können dann bestimmte Dinge auf einer bestimmten Ebene irgendwie miteinander besprechen und verstehen uns relativ schnell. Ich glaube, das macht dann für mich auch eher so ein, ach gut, da ist irgendwie jemand, mit dem kann ich irgendwie gut reden, oder mit dem, der versteht mich, oder ich verstehe den oder so. Ja, wir haben ja am Anfang unserer Beziehung, also Marlens und meiner Beziehung, ja auch noch dieses Butch-Fam-Ding gehabt. Und hatten ja sowieso irgendwie so total viel mit Aushandeln und verbal erschaffen und sich was zurechtreden zu tun. Insofern passt das ja auch ganz gut. Also blind verstanden haben wir uns definitiv nicht. Nee. Voll nicht. Wir sind auch voll verschieden, nämlich. Voll individuell und so. Ja. Voll individuell. Toll. Was ich euch ja, das ist mir vorhin eingefallen, was ich euch ja mal fragen wollte. Wir hatten ja, als wir zu dritt zusammengekommen sind, hatten wir immer so dieses Ding von, oh Gott, es gibt keine Vorbilder und wir wissen überhaupt nicht, wie wir uns benehmen sollen. Ne? Habt ihr das immer noch? Ich habe irgendwann mal zwischendurch gedacht, was für ein Blödsinn eigentlich. Haben wir es einfach dann doch irgendwie so gemacht, wie man es wahrscheinlich immer macht, das nämlich dann oder wie wir es vielleicht sonst auch anders gemacht hätten, es nämlich dann auszuhandeln. Und dann war es vielleicht so ein bisschen egal, ob es Vorbilder gibt oder nicht. Ach naja, ich finde schon, bei bestimmten Dingen ist es immer noch so. Also ich habe das schon immer noch, also viel, viel seltener, weil einfach sehr viele Dinge mittlerweile ausgehandelt sind und sehr viele Dinge einfach sich so ihren Weg gebahnt haben oder Dinge einfach irgendwie passiert sind oder so. Und wenn man da so erstmal am Anfang davor steht, dann denkt man, also hatte ich so ganz doll das Gefühl, oh Gott, wie und jetzt? Was machen wir jetzt irgendwie? Jetzt müssen wir irgendwie, also ich hatte schon, da war ich sehr hilflos, da wusste ich wirklich sehr an sehr vielen Punkten. Also alleine so dieses Ding von halt so allen beteiligten Personen irgendwie gerecht werden zu wollen, ist ja einfach irgendwie, ja, also es ist, ich sage immer, es ist nicht plus eins, es ist irgendwie mal drei. Es ist eben nicht irgendwie eine Person dazu, sondern es potenziert sich alles. Es wird irgendwie nicht addiert, sondern multipliziert. Und trotzdem habe ich irgendwie immer noch das Gefühl, dass sich einfach bestimmte Themen, die gerade so eine Dreierkonstellation betreffen, dass ich da einfach keine, ja, da gibt es einfach nichts. Da gibt es einfach wenig, oder nichts nicht, aber da gibt es wenig Anhaltspunkte oder auch Ebenen, wo ich dann, was weiß ich, auch zum Beispiel dann mit Freunden oder mit Freundinnen irgendwie das besprechen kann, wo ich dann irgendwie sagen kann, ah, ich habe jetzt irgendwie das und das Thema irgendwie am Laufen und so, und dann gibt es halt einfach, natürlich gibt es dann irgendwie Freundinnen und Freunde, die das irgendwie hören und die dann mit mir das auch vielleicht besprechen, aber da es halt einfach keine eigenen Erfahrungen gibt, dann in so einem nahen Miteinander zu dritt oder jetzt habe ich ja nur das große Glück irgendwie gehabt, nur schon eine Dreierbeziehung in meinem Freundeskreis zu haben, sodass das wenigstens so, also da irgendwie so ein bisschen abgefangen wurde. Aber was so die anderen alle angeht, war das halt nicht so. Und deswegen, und das ist natürlich immer noch da, das Gefühl. Mhm. Aber es ist natürlich nicht mehr so dringend, weil wir einfach wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit einfach in genau dieses Ding von, wie gehen wir denn jetzt eigentlich zu dritt mit? Das hört sich so voll ESO-mäßig an, oder? Ich finde, es hört sich total loser-mäßig an. Ich hört sich noch nicht ESO-mäßig an. Ja, es hört sich so, ich fühle mich gerade wie in so einer Chakren irgendwie. Ich finde das nicht. Nee, stimmt, ESO stimmt auch nicht. Ich finde nicht ESO, das war falsch. Jetzt auch wieder ganz böse in die irgendwie 1 Euro in die ESO-Kasse. Nee, gar nicht ESO-mäßig, sondern ich höre gerade so den Gedanken von so einer. Ich hatte gerade so eine Vision von so Sozialpädagogen, die irgendwie so eine so irgendwie so zusammensitzen und dann so miteinander irgendwie so aushandeln. So, das klingt alles so total verkopft irgendwie. Als wenn wir da sind ja auch, Entschuldigung, wir sind ja, wir sind schon auch verkopft, aber wir haben auch viel Gefühl dabei. Das kann man ja davon nicht vergessen. Also, ja, ja auch Jucke ist nämlich eigentlich heimlich ein Roboter, deswegen muss er mit dem den Gefühlschip erstmal einschalten. Nein, so. Also ich habe das an manchen Punkten immer noch, aber es ist, glaube ich, so eine Mischung aus Gewöhnung und es ist vielleicht auch einfach an bestimmten Dingen nicht mehr so dringend, weil es ja irgendwie auch schon dann eigene Erfahrungen gibt, aus denen man so schöpfen kann. So. Also was irgendwie dieser Wissenspool, aus dem man schöpfen kann, irgendwie angeht, klar. Also irgendwie, dass es da nicht so eine, dass man da nicht so schnell irgendwelche netten Ratschläge irgendwie von Bekannten, Freunden oder wie auch immer Menschen, mit denen man sich über Beziehungen unterhält, bekommt. Ist klar. Dieses Bedürfnis nach einem Plan oder einem Vorbild hatte ich jetzt am Anfang nicht so, was aber bei mir einfach auch daran liegt, dass ich von einer Zweierbeziehung, dass ich bei einer Zweierbeziehung, glaube ich, erstmal über ähnliche Sachen gestolpert wäre oder dass es für mich ein ähnlich großes Ding gewesen wäre. Ein sehr intensives, nahes, intimes Miteinander irgendwie auszuhandeln und irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und ich hatte da eben dadurch, dass ich noch keine lang und nah und intensiv Beziehung hatte, also war das gefühlt eh also so ein großes Ding. Ich glaube, das hätte halt irgendwie an dem Punkt, ja, es hat sich wahrscheinlich, potenzieren sich dadurch einige Dinge, aber es gab jetzt nichts, womit ich jetzt irgendwas aus meiner Vergangenheit an Erfahrung hätte abgleichen können, dass ich jetzt hätte wissen können, okay, wenn das jetzt eine Zweierbeziehung gewesen wäre, dann würde das von meinen Ansprüchen her jetzt so und so laufen. Mhm. Und jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wie das jetzt mit einer Dreierbeziehung geht oder sowas. Also ich glaube, es ist halt einfach so diese, es wäre relativ, die Ahnungslosigkeit wäre relativ ähnlich gewesen. Also ich fand einerseits lese ich eigentlich total gern ganz viel über so, wie es sein könnte oder so, oder wie andere das machen oder sowas. Nur ist, glaube ich, irgendwie bei unserer Form der Dreierbeziehung, die gibt es dann halt einfach dann auch noch nicht so richtig viel. Oder man stolpert halt eher dann über, oder man findet eher dann Texte zu Polyamory oder sowas, oder zu Öffnen von Beziehungen oder was auch immer, aber halt nicht zu, keine Ahnung, monogamen Dreierbeziehungen oder sowas. Und andererseits fand ich das halt eigentlich auch sehr befreiend dann, weil, also ganz abgesehen von den vielen, okay, vielleicht hätte ich auch ganz gern Text gehabt zu dem Zeitpunkt, fand ich es auch auf eine gewisse Weise befreiend, halt keine Vorbilder zu haben oder so total ausprobieren zu müssen. Oder erstmal überhaupt nichts Bekanntes auf sich zukommen lassen zu müssen oder sowas. Und das hat natürlich irgendwie tatsächlich den großen Vorteil, dass es einfach gar nicht so die Idealvorstellung gegeben hat. An denen man dann halt scheitern könnte, ne? Genau. Also ich erwische mich schon manchmal dabei, dass ich denke, sollte das jetzt nicht eigentlich so und so sein? Und ich so, Quatsch. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich überhaupt nie immer so und so sein sollte, ist es doch für uns dann irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise nur vielleicht genau so richtig irgendwie. Mhm. Und das Ideal, ja, was ich vielleicht bestimmt auch im Kopf habe an, oder Ansprüche, wo man ja vielleicht schon mitgekriegt hat, habe ich ja sehr hohe Ideale an so eine Beziehung irgendwie. Dann, dass es dann vielleicht bestimmte Ideale einfach, auch wenn es die vielleicht gibt, dass die vielleicht nicht so festgeklopft sind oder so. Mhm. Dass es einfach nicht so Ideale sind oder Vorstellungen, die irgendwie schon so sich so eingefressen haben in meinen Charakter oder in meine Ideen oder so, dass ich da jetzt irgendwie so lange drüber nachgrübeln muss, ob ich die jetzt erfülle oder nicht. Und dann kann ich halt eher gucken, so, okay, was sind denn so meine persönlichen Bedürfnisse? Und sind die irgendwie befriedigt? Ja, wird einem ja auch von außen nicht, dann auch nicht so gespiegelt. Also, keine Ahnung, in Zweierbeziehungen, die sind ja dadurch, dass dann eben schon mehr Wahrheiten irgendwie darüber erzählt werden, wie dann so eine Zweierbeziehung, eine monogame Zweierbeziehung auszusehen hat, dass dadurch ja von außen nochmal viel stärker dann ein irgendwie Abweichen auffällt oder benannt wird oder sowas. So, ach, ihr beiden macht das also so und so, ach, und irgendwie, das ist jetzt irgendwie komisch oder sowas. Und dadurch, dass so eine Konstellation eben selten auf irgendwie auf einen Wissensboden, irgendwie auf einen vorhandenen Erfahrungsboden trifft, also kann man dann, glaube ich, können dann irgendwie außenstehende Personen auch nur sehen, wie wir das halt machen. Mhm. Und klar, sich dann irgendwie darüber eine Meinung bilden, aber es halt irgendwie, ja, irgendwie können sie halt dabei dann schlecht auf sowas zurückgreifen. Also wenn, dann wird halt auf so ein Zweierbeziehungsding halt zurückgegriffen und über, ich wäre total eifersüchtig oder sowas. Mhm. Es ist dann so das einzige Ding. Also dass das Ganze dann mit einem Zweierbeziehungserfahrungsschatz irgendwie abgeglichen wird, aber nicht mit dem. Ja, und dann hört es ja wirklich meistens genau an der Stelle auf, ne? Ja. Also die Vorstellungskraft hört ja in allermeisten Fällen meiner Erfahrung nach dann genau an dem Punkt auf, nämlich an dem Eifersuchtsthema. Ja. Ich hatte das gerade jetzt erst wieder, so dieses Gespräch, deswegen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und das grenzt, und das ist wirklich so dieses, genau wegen diesem Eifersuchtsding. Das ganz oft so dieses, ich kann mir das nicht vorstellen, an so ein Eifersuchtsding geknüpft ist. Erzähl mal. Naja, das ist halt einfach. Ja, was hattest du jetzt für einen? Na, ich habe halt irgendwie mich mit einer Freundin unterhalten und sie meinte halt, sie kann sich das einfach nicht vorstellen. Und das ist, und da ist mir dann auch, und da habe ich so gedacht, ja, das ist aber wahrscheinlich einfach immer genau das Gleiche. Es ist halt immer so dieses, ich kann mir das nicht vorstellen, weil es halt so ein Eifersuchtsthema irgendwie ist. Und das geht irgendwie nicht darum, ich kann mir das nicht vorstellen, weil es wäre mir zu anstrengend. Oder ich kann mir das nicht vorstellen, weil meine Wohnung ist zu klein. Oder ich kann mir das nicht vorstellen, weil mein Geld nicht ausreichen würde, um alle drei zu versorgen. Oder was auch immer. Ich meine, da kann man sich ja tausend Ideen überlegen, warum man jetzt irgendwie warum das nicht geht. Aber das ist ja nicht der Grund. Der Grund ist halt immer, oder fast immer, dass irgendeine Idee von Exklusivität irgendwie aufgegeben wird. Mhm. Oder dass die irgendwie in Frage gestellt wird. Bei Idealen fällt mir noch ein, ich hatte irgendwann mal ein Gespräch mit nun eben jenem Freund, der sich in einer Dreierbeziehung befunden hat oder immer noch befindet, das ist nicht so ganz klar. Ist ja auch egal, auf jeden Fall war das halt zu dem Zeitpunkt so und dann habe ich halt so ein bisschen von uns erzählt und so und dann hat er so gemeint, also das war so eine Zeit, wo ich so das Gefühl hatte, dass wir drei so relativ doll eigentlich erstmal so damit beschäftigt sind, überhaupt so irgendeine Art von Beziehung zueinander aufzubauen. Also gerade so, dass irgendwie sowohl, also so Steff und ich irgendwie irgendeine Art, also erstmal so irgendwie erstmal so, okay, wie kommen wir eigentlich so miteinander klar und was ist irgendwie so, auf welcher Ebene bewegen wir uns und müssen ja irgendwie so, Beziehung muss ja auch irgendwie gebaut werden. Und das irgendwie bei euch beiden ja auch so war. Und auch die Beziehung von Joko und mir irgendwie erst auch neu beguckt werden musste. Und irgendwie und das hat irgendwie so ein bisschen dazu geführt, so im Nachhinein, oder ich hatte das damals schon so empfunden, dass wir relativ viel Zeit und das zum Teil auch ziemlich bewusst so in so Zweierkonstellationen verbracht haben. Und das habe ich halt so erzählt. Und dann meinte er so, und es hört sich ja eher so an, als wenn ihr quasi tatsächlich so drei Einzelbeziehungen führen würdet und gar nicht so doll irgendwie so in so ein Miteinander, so ein, mhm, so ein Dreierding irgendwie machen würdet. Und das war ich irgendwie total entrüstet. Und das war nämlich genau so ein Ding von so einem Ideal, nämlich. Mhm. Das war ja genau so ein Punkt, wo dann quasi er quasi so ein Ideal hatte oder auch so ein Idee, also ne, es gibt dann halt so eine Idee davon, dass man so alles miteinander und zu dritt, mhm, und so und man ist immer zusammen und es ist so, also genau wie so eine Dreier, wie so eine Zweierbeziehung, dass man halt irgendwie so alle Intensitäten, die man so irgendwie so in einem Miteinander irgendwie hat, dass die dann eben so zu dritt irgendwie hin und her wischen auf der gleichen Ebene und so und das ist es bestimmt so, dass ich irgendwann auch mal so dieses Ideal hatte und irgendwie relativ schnell festgestellt habe, dass es einfach absolut unmöglich ist. Also dass es für mich einfach absolut unmöglich ist und dass das, was wir zu dritt haben, sich einfach überhaupt nicht mit einer Zweierbeziehung vergleichen lässt. Also dass man vielleicht das Miteinander zu zweit innerhalb dieser Beziehung irgendwie durchaus mit einer monogamen Zweierbeziehungen vergleichen kann auf bestimmten Ebenen, aber dass das, was zu dritt da ist, sich irgendwie tatsächlich ganz, ganz schwer vergleichen lässt. Ja. Ich finde es auch. Also energetisch vielleicht vergleichen lässt. Energetisch. Ja, schon wieder ein Ding. Nein, ich find's auch total spannend. Das hatte ich auch am Anfang eigentlich nicht so gedacht. Dass das so vehement ist. Dass so die Dynamiken, die ich mit euch jeweils einzeln habe, sich einfach total doll nochmal davon unterscheiden, von den Dynamiken, die wir dann zu dritt haben oder sowas. Hm. Also dass das im Grunde genommen auch eigentlich gar nicht zusammenpasst. Dass es schon einfach von der Dynamik her eine Beziehung zu Marleen gibt, eine Beziehung zu Steff und eine Beziehung zu Marleen und Steff. Und die drei sind aber von Dynamiken relativ klar voneinander zu unterscheiden. Oder nicht relativ klar, aber sie sind irgendwie voneinander zu unterscheiden. Mhm. Und ich fände es tatsächlich auch schade, die dann nochmal zu vermischen. Oder daraus so eine Dreier-Symbiose zu machen und diese zwei Extra-Beziehungen sozusagen wegzugeben oder sowas. Ja, ich glaube, das war auch was ich irgendwie irgendwann als was ganz Positives gesehen habe. Ich dachte, wie toll, ich habe irgendwie so zwei wahnsinnig intensive Beziehungen und dann habe ich auch noch die Beziehung zu dritt und das ist irgendwie sind so drei Sachen und das ist total toll. Mhm. Wir haben ja auch total geschwankt, also so über die ganze Zeit hinweg mit dem Ganzen irgendwie reflektieren darüber, was gerade irgendwie vordergründig ist oder worüber wir jetzt gerade irgendwie wieder gestolpert sind, irgendwo es gerade hakt, gefühlsmäßig oder sowas, wo wir auch immer wieder irgendwie versucht haben oder dann immer wieder so festgestellt haben, okay, es ist irgendwie total wichtig, zu dritt Zeit zu verbringen und fühlt sich total gut an, aber es ist irgendwie genauso wichtig, irgendwie auf die Beziehungen untereinander, irgendwie auf die Zweierbeziehungen auch zu achten und die zu pflegen und die, also so, die nicht aus dem Auge zu verlieren, dass die eben genauso Raum und Pflege brauchen, wie die Dreierbeziehung und dass es für mich irgendwie gefühlsmäßig auch so ist, irgendwie mit, weil, also so, dass ich in euch beide einzeln verliebt bin und dass ich aber auch noch quasi verliebt in uns drei bin. Also, dass ich einfach unsere Beziehung zu dritt total toll finde und ich da also wirklich so eine Liebe daran knüpfe. Und das ist aber auch echt sehr, sehr spannend und intensiv war. Also, wie wir uns da, wie wir halt eben, weil es keine Ideale oder keine Vorbilder irgendwie gibt, halt immer wieder selber erstmal auf diesen zu dem Punkt zu kommen, okay, was könnte mir hier wichtig sein? Was könnte dann jetzt gerade irgendwie dann gut sein? Oder wie können wir mit dem, was jetzt vorhanden ist, umgehen? Um alleine dann an den Punkt zu kommen, okay, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Mhm. Oder das schwankt ja auch mal. Also ich meine, die Bedürfnisse nach jetzt viel Zeit zu zweit oder mehr Zeit zu dritt oder sowas, das schwankt ja auch einfach immer wieder. Mhm. Und was ist möglich und sowas. Aber erstmal an den Punkt zu kommen, irgendwie zu sehen, was ist wichtig, war auch ein längerer Weg. Und der ist noch nicht zu Ende. Nein. Jetzt habe ich gerade irgendwie zwischendurch gedacht, oh Mann, wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen, könnte mir das nicht vielleicht ganz gut wäre, noch ein bisschen abstrakter zu werden, damit wir nicht die ganze Zeit hier so einen Bauchnabel, so eine Nabelschau irgendwie betreiben. Und habe gerade überlegt, ein zeigen alle ihre allgemein kurz mal Mikro gezeigt. Wunderbar, so. Ja, total tolle Bauchnabel. Und zwar weiß ich keinen Flo als Nabel. So die Idee davon irgendwie, also ne, so Politik. Ja. Politik. Ach, die Politik. Ja. Und zwar ist mir irgendwie so aufgefallen, dass man kann ja tatsächlich, das hatte ich ja letztes Mal schon so ein bisschen spaßeshalber gesagt, aber ich finde ja schon, dass auch so dieses, okay, wir haben jetzt irgendwie so eine Beziehung und die ist irgendwie zu dritt und haha, wir befinden uns irgendwie in irgendeiner Art und Weise in irgendeinem queeren Kontinuum irgendwie, das ist doch keine Überraschung. Also das ist ja irgendwie, es gehört ja irgendwie schon zusammen. Also es gibt ja irgendwie schon eine Verbindung. Ich glaube, wenn wir alle so total normativ durchs Leben stolpern würden auf allen Ebenen so, dann würde das irgendwie, würden wir hier, glaube ich, nicht so zu dritt sitzen. Also ich glaube schon, dass es so gewisse Grundvoraussetzungen gibt von irgendwie System hinterfragen und Strukturen hinterfragen und Macht hinterfragen und was auch immer hinterfragen. Uns irgendwie. Vor allem, uns auch hinterfragen. Uns hinterfragen, genau, so die eigenen Lebensläufe hinterfragen, die eigenen angelernten Normen und so hinterfragen und so. Aber ich würde ja mal sagen, dass tatsächlich, nachdem ja so mein Femme-Coming-out oder so dieses Eintreten in so eine queere Lebensidee oder so, eine sehr bewusste Entscheidung war und eine sehr verkopfte Entscheidung war. Und also, obwohl sie wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und mit wahnsinnig vielen Gefühlen verknüpft gewesen ist, wurde sie von mir von vorne bis hinten durchtheoretisiert und Ach so. Reflektiert und irgendwie kann ich da wirklich sagen, das ist eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, die irgendwie sehr doll auf einem inneren Gefühl gefußt hat, aber die trotzdem, wo ich sehr bewusst mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Ideen oder mit eigenen Vorstellungen an so Geschlecht in dem Fall irgendwie, dass ich mich damit irgendwie auseinandersetzen musste, um dann sozusagen zu diesem Selbstbewussten, ich bin eine Femme, irgendwie zu kommen. Und dieses Dreier-Ding, was man vielleicht ja auch irgendwie als so eine Art, okay, das bin ich halt irgendwie auch, irgendwie sehen kann, das ist ja irgendwie dann tatsächlich eher so aufgrund der Tatsache entstanden, dass es einfach, ja, das halt irgendwie so die Liebe eingeschlagen hat. Also es ist ja, das war eben nicht so ein bewusstes Herantasten von, also da war so dieses Hinterfragen von Normen irgendwie, was, wie sieht jetzt so das Ideal einer Beziehung aus oder so, das hat irgendwie nicht stattgefunden, weil einfach das Verliebtsein einfach so groß war, dass einfach das nicht so richtig in Frage gestellt wurde, dass das irgendwie problematisch sein könnte. Also am Anfang habe ich da tatsächlich sehr wenig Bedenken gehabt oder so. Oder bin da sehr wenig an irgendwie Normen, also innere Normen jetzt irgendwie gestoßen. Aber ich glaube, da ist echt die queere Vorgeschichte relativ wichtig. Bestimmt, ja. Das hat bestimmt was miteinander zu tun. Aber ich habe nur gerade so gedacht, dass es ja vielleicht nochmal ganz spannend sein könnte, darüber zu sprechen, inwieweit das halt irgendwie, wo ich sagen würde, zum Beispiel meine Femness und bestimmt auch noch einige andere Aspekte meines Lebens begreife ich als Politikum. Mhm. Aber gerade meine Femness begreife ich als, obwohl sie sehr stark mit mir verknüpft ist, ist sie irgendwie auch ein Instrument. Ein politisches Instrument von mir durchs Leben zu gehen und mit bestimmten Dingen umzugehen und so und die mit Femness zu verknüpfen. Das geht mir mit einer Beziehungsform zum Beispiel überhaupt nicht so. Mhm. Also ich habe mich definitiv nicht für diese Beziehungsform entschieden oder habe das irgendwie nicht als irgendein Politikum. Also es ist für mich kein Instrument. Und es gibt bestimmt andere, könnte ich mir vorstellen, bei denen es anders ist. Ich muss kurz sein Lebkuchen. Ich wollte gerade sagen, was immer du essen möchtest, Jocke, nimmst dir doch bitte, was ist ja nicht mit anzusehen ist. Das Begehren, das Verzehren, nach irgendwas. Ja, ich wollte einen noch ein bisschen das Begehren zelebrieren. Ja, und ich habe aber schon, das finde ich nämlich eigentlich ganz spannend. Also das irgendwie, findet ihr das auch interessant? Also ich hätte Lust, da noch ein bisschen drüber zu sprechen. So diese Idee von Beziehungsform als Politikum. Wo ich halt von mir zum Beispiel ganz persönlich sagen kann, das ist für mich erstmal kein Politikum. Weil es ist einfach erstmal, ja, also ich empfinde tatsächlich in dem Fall Liebe oder Verliebtsein als etwas im wahrsten Sinne des Wortes Wunderbares, also als ein Wunder, im Sinne von, das muss ich auch vielleicht bis an einem bestimmten Punkt auch einfach nicht mehr hinterfragen. So, also ich möchte jetzt nicht bis aufs Kleinste hinaus definieren, warum ich jetzt wen irgendwie liebe oder warum ich das Wort dafür irgendwie passend finde. Und kann das dann so stehen lassen und dann ist es auch irgendwie was Privates. So, und was, was Persönliches und was mir irgendwie passiert ist und wofür ich mich wirklich in keinster Weise aufgrund irgendeiner Art von politischen Gedanken entschieden habe. Das wäre auch noch eine tolle Beziehungsanfangsgeschichte. Das hatte ich ja dann, stimmt, das hatte ich ja auch schon so ein bisschen im Kommentar, in meinem Kommentar angedeutet, so von wegen, an einem lauen Septemberabend saßen wir alle zu dritt bei einem Wein oder Bier oder Prosecco und haben uns überlegt, Mensch, lasst uns doch mal Kritik an dieser heteronormativ-kapitalistischen christlichen Idee von einer heteronormativen Zweierbeziehung irgendwie rütteln. Lasst uns doch mal ein bisschen politisch werden. Lasst uns mal politische Aktion machen. Lasst uns eine Dreierbeziehung beginnen. Oder so. Gut. Und so ging alles los. Und wir sind total glücklich. Also wir haben ja mehrere Beziehungsanfangsgeschichten, je nach Kontext. Die finde ich sehr gut. Das ist eine gute Geschichte. Gut, ne? Das kann man ja mit im linken Spektrum erzählen. Ja. Können wir Credits sammeln. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, war ohne Rumgeflaxe. Entschuldigung. Dass tatsächlich irgendwie die Art und Weise, wie ich Beziehungen führe, für mich irgendwie sich schlecht eignen als politisches Instrument. Aus irgendwelchen Gründen. Man könnte ja genauso gut irgendwie sich da eignen. Mhm. Ist ja nicht so, dass ich da so vor zurückschrecke. Nee, aber das war ja genau der Punkt, weswegen ich so komisch reagiert hatte auf den Kommentar von jetzt. Also es war eben genau dieser Punkt, von dem so... habe ich das ja gesagt. Ah, okay. Huch. Was für ein Bällchen zugespielt. Ja. Wow. Jetzt bitte Auftritt stellen. Ich krieg ein Rhetorik. Pünktchen, Sternchen. ja, eben wow. diese Befremdung darüber, dass Beziehungen, also dass meine Beziehungen sozusagen politisiert werden oder also so ganz klar in einen Kontext gestellt werden, in einen politisch kritisierenden Kontext oder sowas. Weil es tatsächlich auch bisher weniger in meiner Perspektive drin war, so total bewusst, dass ich mich jetzt so drin bewege, sondern alles, oder ich mittlerweile auch einfach eine starke Selbstverständlichkeit von unserer Beziehung oder unseren Beziehungen irgendwie entwickelt habe und das mir auch total wichtig ist und das eigentlich sich auch total gut anfühlt, sehr selbstverständlich damit durchs Leben zu wandeln. Ente. dass eben das Ganze dann wieder zu repolitisieren, also dass ich das schon ganz spannend finde, dem auch nochmal ein bisschen nachzugehen oder dass ich das auch eh mache, also wenn ich irgendwie von den Ideen von meinen Beziehungen irgendwie spreche oder der Idee, verschiedene Beziehungsformen aufzuwerten oder sowas oder sichtbar zu machen, dann ist das alles, dann sind das alles Dinge, die vorhanden sind, die ich mir dann irgendwie von jetzt anschaue unter einer bestimmten Perspektive, aber nichts, was ich bewusst unter diesem Aspekt dann produziert habe. Also ich nehme mir nicht vor, ich mache jetzt irgendwie meine Freundschaften so und so und möchte da drin die und die Grenzen auflösen, sondern ich merke, in der Freundschaft oder in der Beziehung funktioniert das und das oder ist das und das möglich. Oder ich habe in dieser Freundschaft oder in dieser Beziehung die und die Erfahrungen gemacht oder sehe, da werden Normalitäten an den und den Punkten irgendwie in Frage gestellt oder was auch immer oder löst die und die Sachen aus. Aber es ist jetzt nicht ein Ding, wo ich jetzt irgendwie ein starkes trotzdem kein starkes Bedürfnis habe, das irgendwie zu politisieren oder mich jetzt als eine, was heißt ich, also so überzogen gesagt, mich jetzt als eine Polyamory-Aktivistin irgendwie zu fühlen. Ja, genau. So. Das ist also das ist, halt, das ist total befremdlich für mich, aber ja, es würde eigentlich gehen. Also das Ding ist, es würde eigentlich, ich könnte es machen, theoretisch irgendwie. Also das wäre, das hätte natürlich dann ganz schön wieder ganz, würde an ganz vielen Punkten ganz schnell wieder aufhören, weil es halt eben von durch die Geschlossenheit unserer Beziehung, dass es halt nicht irgendwie dieses viele, viele Beziehungen, in denen Sexualität auch stattfinden kann. Das bedeutet, aber erstmal wird es schon gehen. Also dadurch, dass es definitiv ein anderer Entwurf, ein Jenseits von Zweierbeziehungen auch darstellt oder zumindest auch auf den ersten Blick oder zumindest etwas anderes darstellt, würde es funktionieren. Trotzdem fühle ich mich nicht so, dass ich jetzt dadurch politisch aktiv bin, was sehr spannend ist. Ja, so dieser Appell von das Private ist politisch, bla bla, irgendwie sowas. Und trotzdem betreibe ich ja Politik mit meiner Beziehung, mit meiner Erzählung darüber. Also das wiederum dann auch. Das ist halt auf einer anderen Ebene. Ich schreibe keine Flyer. Entschuldigung. Ich entschuldige mich für diesen lauten Lacher. Ja, weil das meine ich halt irgendwie. Das ist halt ganz komisch. Also während ich mich wirklich immer wie doof freue, wenn ich irgendwelche Butches oder Fans irgendwie treffe und mich da irgendwie vielleicht irgendwie unterhalten kann. Oder zumindest ist da irgendwie schneller vielleicht das Gefühl kriege von, oh, da kann man vielleicht irgendwie sich unterhalten oder irgendwie eine Ebene finden oder so. Also ich habe ja durchaus Versuche gestartet. Ich bin zum Beispiel mal in so einen Polyamory-Chat gegangen und es war total schrecklich. Es war echt, warum? Ja, weil es einfach überhaupt nicht meiner Lebensrealität entsprochen hat. Also es ist halt irgendwie nicht monogam, nicht in einer monogamen Zweierbeziehung sein, heißt nämlich einfach erstmal ja nicht. Das heißt einfach erstmal nur, der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass man eben nicht in einer Zweierbeziehung lebt, in einer monogamen Zweierbeziehung lebt und damit einfach vielleicht irgendwie ein ganz, wirklich aus einem ganz großen Prozentsatz rausfällt. Aber das, was dann übrig bleibt, das heißt wirklich nichts. Da hatte ich wirklich nicht das Gefühl, dass meine Ideen oder das, wo ich irgendwie, oder ich hatte da überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie mir mit denen irgendwie groß irgendwas, dass ich mir da irgendwie groß irgendwas zu besprechen hätte oder so. Oder ich war dann auch irgendwann bei dem Workshop, waren wir, glaube ich, alle drei, oder? Waren wir nicht bei alle drei bei dem Poly-Workshop, bei der Konferenz? Da hatte ich auch so das Gefühl. Vielleicht bin ich später gekommen. So richtig? Ja. Ah, nee, du hast gekellnert. Stimmt. Ach, ah, das war so schön. Stimmt, du hast nur mal kurz, bist nur kurz reingeschnallt. Genau, wir, Steff und ich, waren da, genau. Um Bestellung aufzunehmen. Genau. genau, da hatte ich auch so das Gefühl, dass irgendwie so das, was ich zu erzählen habe oder meine Geschichte oder meine Ideen oder sowas, die haben überhaupt keinen Platz so richtig, weil es eigentlich dann oft eben eher um andere Sachen geht. Um, keine Ahnung, ja, irgendwie fühle ich mich immer noch allein auf weiter Flur. Also ich finde es total spannend, Sachen zu politisieren, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt zu dritt Hand in Hand in Hand auf der Straße gehen. Was sehen die Leute, wenn sie uns angucken? Die sehen gar nicht keine Dreierbeziehung oder sowas, sondern die sehen einfach irgendwas anderes. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel total spannend, was das so dann für Blicke sind, die uns treffen oder was Leute vermuten. Oder zum Beispiel sowas, was Leute vermuten, wenn sie hören, wir führen irgendwie zu dritt irgendwie eine Beziehung, dass dann sofort sowas kommt von, die sind bestimmt noch offen für andere oder das ist halt Polyamory oder. So, das ist halt irgendwie so eine Hauptbeziehung. Oder eine Hauptbeziehung, sowas. Nebenbeziehung oder sowas. Und klar, irgendwie, ich meine, wir haben schon vorher, sind wir an den Normen entlang geschraubt, ne? Und das machen wir jetzt auch, einfach durch die Art, wie wir Beziehungen führen und welche Personen diese Beziehungen führen. Und das finde ich sehr spannend. Also das auch zu politisieren und zu gucken, an was für Grenzen wir da stoßen oder wo wir uns in ganz anderen Bereichen bewegen. Das finde ich sehr fruchtbar, mir darüber Gedanken zu machen. Aber Ja, keine Ahnung, ich hatte ja schon vorher nicht monogame Beziehung. Doch, mit mir. Na. Die meiste Zeit schon. Ich weiß nicht, wenn man den SM, das offene SM, also wenn man ja, irgendwie eine klassische monogame Beziehung. Oh man. Ja, sorry, das geht dann einfach auch. So geht das nicht. Aber tatsächlich habe ich auch nie Beziehungen geöffnet oder Beziehungen anders gelebt als die Norm, um irgendwie gegen die Norm zu sein oder sowas. Tatsächlich bei Beziehungen irgendwie nicht. Also es war dann gegen die Norm oder es war halt nicht normal, aber ich habe es nicht aus einem politischen Wunsch rausgemacht. Und ich glaube, das ist auch echt schwierig. Also das stelle ich mir echt schwierig vor. Vielleicht ist es dann doch so, dass Beziehungen dann doch irgendwie nochmal ganz anders privat sind als zum Beispiel Begehren. Oder so Gender-Ausdruck oder so. Irgendwie ist es doch intimer, oder? Kann es nicht daran liegen? Also ich überlege gerade, warum eigentlich nicht? Warum kann man sich nicht irgendwie jetzt hier groß in die Polyamory-Aktivismus-Szene stürzen und da irgendwie großartig irgendwie Politik betreiben? Also was ich ja ganz lustig finde bei diesem Ding, das Privat ist politisch, ne, ist, dass ich finde, dass, vielleicht liegt es an meinem Gender-Ausdruck, weiß ich jetzt nicht genau, dass ich das Gefühl habe, dass ich Beziehungen halt auch als was ganz Privates brauche, weil das total Rückzugsort ist zum Beispiel. Von diesem ganzen da draußen, was immer irgendwie, wo ich immer anders bin. Ich habe noch. Insofern wäre es vielleicht irgendwie nochmal sinnvoll zu gucken, was denn jetzt an dem Privaten überhaupt politisch sein soll. Also ich habe, glaube ich, einfach keine Lust, mein Privates so nach außen zu kehren und es auch nochmal offen zu machen und sozusagen nochmal auch wieder Angriffen auszusetzen zum Beispiel oder nochmal irgendwie zur Diskussion zu stellen, weil sonst auch schon so viel zur Diskussion gestellt wird. Versteht ihr, was ich meine? Nicht ganz, ehrlich gesagt. Ich verstehe schon, aber meine Motivation ist irgendwie eine andere. Also, wann stellst du das mehr zur Diskussion? Also ernsthaft? Also ich meine, klar, man kann ernsthaft mehr? Also sowas wie nochmal hinterfragen lassen, wie jetzt das Gegenüber damit klarkommt, dass man eine Dreierbeziehung führt. Oder sowas. Nee, ich dachte jetzt eher so ganz plakativ an, Steff geht los und ist jetzt Poly-Aktivistin. Ja, genau. Ja, Moja. Transmis und so. Was mit Transmis, genau. Und machst halt irgendwie unsere Beziehung zum Politikum. Mhm. Und keine Ahnung, machst das irgendwie offen und redest darüber und benutzt das als politische Metapher oder was auch immer, was man daran machen kann oder... Dann führen wir Interviews darüber oder was auch immer dann passiert. Ich glaube, das wäre mir tatsächlich zu viel. Weil ich Beziehung wichtig finde als Rückzug zu Ort. Vielleicht hat es was mit Identifizierung oder Identität zu tun. Also dieses so, ja. So, ich bin eine Dreierbeziehung. Oder so, also so, keine Ahnung. Irgendwie ist so. Eine Dreierbeziehung. Ist ja etwas, was sie uns noch nicht gesagt haben. Steff, Steff und Steff. Also, ihr beiden und die Welt da draußen. Ich habe etwas zu sagen. Nein, also halt mal so ganz, ganz blöd ausgedrückt, dass ich nicht jeden Satz damit beginne, also ich als jemand, der in einer Dreierbeziehung lebt oder so. Also, dass das nicht irgendwie... Dass es schon Räume gäbe oder irgendwie, dass ich schon Möglichkeiten sehe, das irgendwie einzubringen oder auch zu politisieren oder wie auch immer. Aber es ist halt trotzdem, naja, es ist halt, also ich merke gerade, es ist halt nicht, es ist für mich, eine Dreierbeziehung zu haben, ist für mich nicht identitätsstiftend. Das ist halt irgendwie eine andere Ebene, auf der es funktioniert. Ich wollte gerade sagen, du fängst ja auch nicht jeden Satz mit ich als Butch oder sowas an, ne? Machst ja auch nicht. Ich als Butch. Da warte ich ja seit Jahren. Ja, genau, ja, wir sagen, na, eigentlich fängst du niemals einen Satz mit ich als Butch an. Ich werde in Zukunft nur noch von mir als Butch sprechen. Aber ganz abgesehen davon, wäre es halt ein größerer Angriff wahrscheinlich, ne? Wenn es irgendwie um was zwingert die Flirte? Also. Das haben wir nicht wirklich aus dem Konzept. Toll. Also in diesen Flirt-Wust hinein versuche ich mal. Also wenn es jetzt zum Beispiel, also gut, wenn ich jetzt von mir ausgehe und nicht immer von Steff, die es sowieso nicht benennen möchte, dann kann ich mir irgendwie auch meinetwegen anhören, wie Leute über ihre Zweierbeziehungen reden und das normativ tun. Und dann kann ich mir denken, okay, kleines Weltbild oder sowas und ich führe jetzt eine andere Beziehung und es wäre schön, wenn die mitgedacht werden würde, aber Banane. Aber tatsächlich geht es mir auf einer identitären Ebene anders, wenn Leute von, was weiß ich, Männern und Frauen reden und so trans einfach überhaupt nicht vorkommt oder so. Und ich damit reingewurschtelt werde und dann irgendeinem Bild entsprechen muss, dem ich nicht entspreche. Und vielleicht liegt es tatsächlich dann an Identität. Oder es ist einfach dann eben nicht gekoppelt an irgendwelche anderen Personen. Also während so eine Beziehung, also diese Beziehung vor allem, an genau andere Personen, und zwar ganz an zwei Individuen geknüpft ist für mich. Oder eben an drei mit mir zusammen. Aber jetzt mal so, es ist nicht nur ich, sondern es sind ja irgendwie noch, da gehören dann noch Leute dazu, nämlich genau zwei. Und die sind klar definiert, das ist nicht beliebig. Während so meine Familie zum Beispiel, zwar durchaus mit einem, jetzt rauscht auch noch der Rechner, das macht bestimmt keinen guten Ton. Nee. Oh, so ein Mist. Kann man das nicht wegmachen? Das ist wahrscheinlich die Lüftung, das ist die Lüftung, ja. Naja. Müssen wir jetzt ein bisschen lauter sprechen. Dann ist der so, ist ja blöd. Naja, hoffen wir mal, dass er das irgendwie, dass das jetzt die Qualität nicht komplett in die Tonne tritt. Also, ich hatte gerade den Gedanken, dass der Unterschied ist, dass ich ja in, wo ich gehe und stehe, irgendwie, egal in was für einer Interaktion ich mich jetzt mit bestimmten Leuten befinde, meine Feminist irgendwie einsetzen kann oder mich da drin bewegen kann. Während die Tatsache, dass ich mich in einer Dreierbeziehung befinde, halt immer gleich zwei Leute mitschleift. Und Also du meinst, um Dreierbeziehung genauso umsetzen zu können wie Feminist, müssten wir dann immer zu dritt sein? Oder? Ja, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber ja. Naja, es ist halt, das eine hat halt irgendwie was mit mir zu tun und das andere hat halt was mit mehreren Personen zu tun und mit einer bestimmten Dynamik und einer bestimmten Konstellation, es ist für mich einfach nicht grundsätzlich ein Ideal, zu dritt zu sein. Das hat sich halt so ergeben, während irgendwie Famnis für mich irgendwie was ist, was für mich was in bestimmter Art und Weise was Ideales darstellt. Ich bin ein bisschen beglückt darüber, dass du doch nicht Butch sein möchtest. Ja, ich habe vorhin angekündigt, dass ich jetzt umschwenke. Aus lauter Verzweiflung. weil ich nie gesehen werde. Aber das ist das Thema für die nächste Sendung. Okay. Wir haben irgendwie, das muss man vielleicht dazu sagen, bevor wir den Rechner angeschmissen haben und auf den Record-Knopf gedrückt haben, haben wir uns sehr intensiv über Femnis und Butchness unterhalten. Oder viel über Femnis vor allem. Mhm. Und hatten dann kurzzeitig sogar überlegt, ob wir nicht vielleicht heute das Thema darauf schwenken. Ich denke, das könnten wir schon dann nächstes oder übernächstes Mal oder so in absehbarer Zeit mal machen, so da mal drüber sprechen, aber heute nicht. Heute jedoch nicht, nein. Ich glaube, das wollte ich sagen. Also ich glaube, der Unterschied ist einfach, dieses Identitäre, was du meintest, das würde ich unterstützen. Dass es halt irgendwie der Unterschied ist, dass das eine halt einfach was schon irgendwie was Identitäres ist und das andere halt was ist, was sich irgendwie ergeben hat. Also vielleicht ist es schade, wenn die Dreierbeziehung nicht gesehen wird. Aber es wäre halt irgendwie nicht schade, wenn trans nicht gesehen wird, sozusagen. Mhm. Sondern das ist irgendwie nochmal identitärer. Ja. Und dabei fällt mir ein, ich hatte ja versprochen, dass ich irgendwie bei meinen bei meinen Arbeitsouting-Geschichten das werte Publikum auf dem Laufenden halten werden. Ja. Oh, wow. Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass im letzten Monat sowohl meine Tatsache, also oder die Tatsache, dass ich ein Transliebchen bin, bei zumindest einer Kollegin mal ausgesprochen wurde, was zu einem mehr oder weniger oberflächlichen und schon tausendmal geführten Transgespräch irgendwie geführt hat, was jetzt nicht weiter zu erwähnen ist, weil da einfach gar nicht so wahnsinnig viel Neues oder Interessantes oder nicht irgendwie oder nichts, was nicht schon mal vorher irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise besprochen wurde. Ich führe die Gespräche nie, Entschuldigung. Ja, aber ich würde sie vielleicht bei einem auch mal in irgendeiner Sendung. Ja, wir können auch mal gerne über Trans sprechen, ja, und auch die Tatsache, Transliebchen zu sein und Trans zu sein und was auch immer. Aber tatsächlich ist es so, dass ich bei diversen Leuten bei meinem Job jetzt auch mal die Tatsache, dass ich eine Dreierbeziehung führe, auch das ja durchaus irgendwie so in so Gesprächen und so ist es ja durchaus relevant. So, wenn man so erzählt von seinen privaten Sachen und so, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt. Ne? Man erzählt ja eigentlich immer darüber, über die Beziehung, sondern nur, also ne, es wird ja, man erzählt ja nicht, dass man eine Beziehung hat, sondern man erzählt von seiner Beziehung. Und ich hatte tatsächlich das erste Mal das lustige Phänomen, und ich frage mich, ob das irgendwie auch so ein Business-Ding ist irgendwie, dass ich einmal die Situation hatte, dass in so einem Weihnachtsgespräch so, und zu Weihnachten, und was macht man so Weihnachten und so, halt erzählt hat, naja, wir sind ja zu dritt und wir machen das halt dieses Jahr so und so und wir besuchen dieses Jahr keine Familien und wir fahren irgendwie weg. Und das wurde überhaupt nicht thematisiert. Also es gab überhaupt kein Nachhaken, Nachfragen, Verständnisfrage. Es wurde einfach geschluckt. Da wurde noch nicht mal mit der Wimper gezuckt. Also wenn ich jetzt böse wäre, würde ich vermuten, sie denken einfach, du hast irgendwie noch ein Kind. Nee, die wissen, dass ich kein Kind habe. Das ist ja das Lustige. Das ist schon klar. Das war auch schon ziemlich deutlich irgendwie. Und ich habe das dann auch, weil ich auch schon so dachte, wirklich, dass sie denken, das ist jetzt irgendwie, dass da noch ein Kind ist. Also ganz das plötzlich. Noch irgendwie aufgetaucht ist irgendwo, sondern ich habe das dann tatsächlich auch nochmal irgendwie so geschickt nachgeschoben, dass das auch klar ist, dass das nicht so ist. Und das fand ich sehr spannend. Also das ist wirklich auch wirklich das allererste Mal gewesen, dass das einfach in keinster Weise kommentiert wurde. Das macht ja eigentlich verdächtig. Also schon, ne? Es liegt erstmal immer so ein Verdacht, da hat sich irgendjemand irgendwas anderes zurechtgelegt. Aber es kann natürlich auch einfach sein, dass jemand sich nicht traut, nachzufragen. Entweder nicht traut, nachzufragen. Das gibt es ja tatsächlich auch. Es gibt zwar viele übergriffige Menschen, die dann einfach alles irgendwie fragen oder sowas oder dringend ihre Meinung dann dazu abgeben müssen. Wo jetzt grundsätzlich auch nichts dagegen zu sagen ist, weil es halt relativ für uns auch manchmal langweilig ist auf Dauer, wenn man immer die gleiche Sprache. Also es kommt auf die Person an, so gesagt. Aber wenn, also wann kommt das schon mal vor, dass jemand einfach gar nichts dazu sagt? Nichts, gar nichts. Es wurde einfach so aufgenommen und das war's. Es wurde jetzt auch bis jetzt noch nicht Bezug darauf genommen, darauf warte ich noch so ein bisschen. Dass das dann auch nochmal vorkommt, so. Das kann ich ja in der nächsten Folge dann erzählen, ob das jetzt mal passiert ist. Vielleicht gibt es eine Vermeidungsstrategie. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Also es ist echt interessant. Also es ist tatsächlich, es gab zwei Leute, die da tatsächlich überhaupt nicht reagiert haben. Also ich habe zum Beispiel, also so was ganz Doofes, ne? Es sind halt so auch so Sachen, wo das dann auch wirklich nicht mehr falsch zu verstehen gewesen ist. Also ich habe zum Beispiel, ich habe so Adventskalender gekauft, so Advents-Tee-Dinger, wo man so jeden Tag einen anderen Tee in seinem Teeschächtelchen vorfindet. Zufall, ich habe so ein Ding gekriegt. Ja, also, ich auch. Und dann habe ich die so alle drei geschnappt und mir mit meinem Arbeitskollegen irgendwie, wir waren irgendwie bei Budnikowski, um nochmal ein bisschen Schleichwerbung zu machen, und haben dort diese Adventsdinger gekauft und ich habe die gekauft und meinte dann so, weil ich auch so glücklich darüber war, dass ich die gerade in der Hand hatte, meinte ich so, ach toll, für jeden eins. So. Und ja, und das war irgendwie auch so klar, für wen das ist und so. Und es wurde einfach überhaupt nicht thematisiert. Das fand ich echt lustig. Das ist echt spannend. Bei mir wird es auch nicht thematisiert. Aber ich glaube aus anderen Gründen. Ja. Und ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht tatsächlich irgendwie, ich bin ja immer noch, aber das Gefühl, ich bewege mich immer noch sehr unsicher in der Welt des Business irgendwie, was so diese ganzen Regeln angeht. Das ist vielleicht so eine komische es ist dein Ding, mach dein Privates irgendwie so und das ist irgendwie privat und was du da machst, ist erstmal egal. Das Lustige ist ja, dass es aber nur ist, weil dann es abweichend ist. Also es ist ja irgendwie, ist ja auch so ein typisch, so ein Homo-Ding, ne? So, ja, ja, soll doch jeder in seiner Freizeit machen, was er will. So. Ja. Aber das ist halt irgendwie, dass dann trotzdem die Erzählungen trotzdem stattfinden, wenn es um Zweierbeziehungen und Hetero-Beziehungen geht oder sowas. Also viel selbstverständlicher, viel alltäglicher, viel durchziehender, wird halt dann selbstverständlich irgendwie nicht wahrgenommen. Hm. Aber es kann gut sein, ja. Ich finde es spannend, was passiert, wenn du das weiter so selbstverständlich einbringst, wie halt Leute ihre Zweierbeziehung selbstverständlich einbringen. Ja, also jetzt, wo das irgendwie stattgefunden hat und ich da jetzt nicht mehr so irgendwie groß rumeiern muss und denken muss, ja, jetzt wird es mal alles falsch gelesen und so, jetzt ist es ja, jetzt ist die Katze ja aus dem Sack, werde ich das natürlich auch tun. Und das ist auch schon vorgekommen, weil ich auch tatsächlich dann in dem gleichen, also in dem gleichen Mittagessen, in dem das irgendwie stattgefunden hat, dann ja auch, hat mich dann ein Kollege gefragt, keine Ahnung, es ging irgendwie um Essen und um irgendwie zweimal täglich oder einmal täglich warm essen. Also irgendwie ist ein relativ belangloses Gespräch. Und dann hat er gefragt, ach, du isst dann also zweimal täglich warm, weil ich halt dann meinte, dass halt, dass wir schon relativ viel auch kochen abends und so. Und dann habe ich halt so gesagt, naja, also wenn irgendwie dann meine Freundin auch da ist, dann kochen wir eigentlich fast immer. So, dann, wenn wir die Abende zu dritt verbringen, was sehr häufig der Fall ist, dann kochen wir halt schon relativ viel. Und dann kann es schon vorkommen, dass ich dann, wenn ich mittags schon warm gegessen habe, dann abends eben auch nochmal und so. Und das war dann schon, also ich habe das dann schon angeflochten. Klar, also es wäre ja auch blöd, das dann nicht zu tun. Großartig. Wie weit sind wir denn mittlerweile? Oh, wir sind schon relativ weit. Wir sind echt, schon bei einer Stunde 41. Oh Gott, wir überfordern unser armes Hörerpublikum total. Wollen wir etwa... wir müssen noch das Zitat des Monats natürlich. Ach so, genau. Wir haben ja das Hello Kitty Fachmagazin. Wir sind ja begeisterte Leser des Hello Kitty Fachmagazins. Wir könnten auch noch Orakelkarten für das nächste Jahr ziehen oder sowas. Wir müssen noch sagen, was gut ist an Dreierbeziehungen. Ja, aber, ja, wir können erst, also wir können erstes mit dem Hello Kitty... das Fachmagazin, ja. Also wir haben, wir sind begeisterte Leser des Hello Kitty Fachmagazins und LeserInnen, Entschuldigung. und in dem letzten Heftchen, was wir da, was war denn das, die November-Ausgabe? Ja, ich glaube, das war die November-Ausgabe. Ja. Ich glaube. Und da gab es tatsächlich, also gab es ein kleines, also es ist wirklich zitiert jetzt aus dem Hello Kitty Fachmagazin. Genau, ich zitiere einfach mal. Ja. Also drei sind besser als zwei, weil zwei Ratschläge mehr helfen als einer. Weil die dritte helfen kann, wenn sich zwei streiten. Hier muss man irgendwie, hier geht es immer nur um Mädchen, das haben die noch nicht ganz geschnallt, aber das ist ein lesbisches Fachmagazin. Weil die andere Ausgleich bietet, wenn eine nervt. Weil du mit zwei Freundinnen doppelt Spaß hast. Das finde ich übrigens sehr schmutzig. Ja, das stimmt. Dass das Hello Kitty Fachmagazin so schmutzig ist. Weil ihr zu dritt mehr Klamotten austauschen könnt. Weil du gleich mit zwei Freundinnen deine Kitty-Leidenschaft teilen kannst. Das ist so schön. Das hängt jetzt hier bei uns an der Küchenpinnwand als Leitfaden durch für die Unwegsamkeiten der Dreierbeziehung. Ja. Und wir wissen aber, wir haben das Hello Kitty Fachmagazin als treue Begleiterin und Hilfe an unserer Seite. Lass uns auch noch eine Karte ziehen. Ja, ich fände es gut, wenn wir alle drei eine Karte ziehen. Alle drei würden. Eine? Ja, echt? Alle drei eine. Und damit dann für den Rest des Monats und für das kommende Jahr und für die nächste Sendung. Also wir müssen was denn jetzt? Wir können es auch aufteilen. So viel kann ich mir nicht merken. Jürgen kann für diesen Monat. Okay, für diesen Monat. Für den Dezember. Wir Leben haben neue fürs Karten. Neue Jahr vielleicht? Fürs neue Jahr? Ja, okay. Wow. Und dann sehe ich für die nächste Sendung. Okay, das ist wieder alles dran. Aber wir müssen jetzt sagen, es ist nicht, wie das letzte Mal das Depeche Mode Affirmationsset. Nein. Sondern es ist das wunderbare The Sisters of the Cure Affirmationsset, was jetzt unseren Haushalt bereichert. Welches? Auf wunderbare Weise. Welches die Mischung auf Sisters of Mercy und The Cure darstellt an Songtext-Schnipseln. Was daran liegt, dass Joke ein Jahr älter geworden ist. Kürzlich. Echt mal. Echt. So, Joke mischt die Karten. Wir müssen alle mischen. Ja, aber Joko möchte, ich wollte ja, nur, ich wollte schließlich hören. Das Geräusch. Ja, genau. Für den Joko Monat, ne? Zieh eine Karte für den Monat. Genau. Und die lautet? Oh, isn't that what friends are for? Oh! Also ich habe oh, ist das schön. Schnauf, das war jetzt die Karte für den Monat und für das ganze Jahr und für die Sendung und das überhaupt. Das Lebens für uns. Ja. Und für euch. Für euch. Ja, toll. Ach, ist das romantisch. Also ich ziehe jetzt mal gleich global fürs nächste Jahr. Ich kann mal kurz erzählen, also zwischendurch. Wir haben ja neulich rausgefunden, den ultimativen Grund für Dreierbeziehungen haben wir nämlich auch auf meiner Geburtstagsparty rausgefunden. Nämlich haben wir einen Dancefloor gebastelt aus einer Discokugel und drei Fahrradlampen. Und nur weil wir eine Dreierbeziehung haben, haben wir auch drei Fahrradlampen. Also ein großes Plus. Was? Griffbereit. Was? Griffbereit. Ja. Drei Fahrradlampen griffbereit. Ja. Jetzt haben wir gar nicht darüber geredet, was Vorteile von Dreierbeziehungen sind. Überhaupt nicht. Null. Außer, dass wir die Disco-Kugel... Wir führen eine, das ist doch... Und wir können die Disco-Kugel aus drei Richtungen bestrahlen. Okay, ich sag euch jetzt, was im nächsten Jahr irgendwie wichtig ist. Ja, was so fürs neue Jahr ansteht. Ja, neues Jahr ist gut. Ich nehme mal die hier. Oh. Oh. Es ist ja so Grufti-Set, ne? Es ist immer furchtbar depressive Karten. Also ich glaube, das haben sich nie als Gruftis bezeichnet. Nein. Nein? When you go alone. Oh. Ja, wieso? Dann soll man halt da bleiben. Ganz klar. Gehen wir halt zu dritt. Gehen wir zu dritt. Das ist total klar. Ah, verstehe. Ich dachte jetzt gerade so alone mehr im Sinne von individuell. Auch. Mhm. Aha. Vielleicht so, when you go, wenn du dich bewegst, dann... Vielleicht sollten wir uns auch nicht aus den Augen verlieren. Auch wenn wir eine Dreierbeziehung, also eine Dreier-Symbiose haben, sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass einzelne Individuen Teil dieser Symbiose sind. Und dass sie auch durchaus mal alleine gehen können. Ja, wir müssen uns nicht immer stützen. Okay, das finde ich gut. Wir haben uns auch vorgenommen, jetzt für das neue Jahr müssen wir auch ein größeres Bett bauen. Oh ja. Mhm. Nachteil von Dreierbeziehung. Es werden dringend neue größere Betten benötigt. Ja. Und das, also die... Spenden? Ja, Spenden sind... kommen mindestens 2x2 Meter sollten es sein. Ja. Das konventionelle, also normative 2x2 Meter Bett hat aber eine Besucherritze. Weil es ja eigentlich für zwei Menschen gedacht ist. Der nächste Podcast. Der nächste Podcast. Ja? Please stay. Oh, toll. Liebe Hörenden und HörendenInnen, please stay. Oh, bleiben Sie uns gewogen. Schön. Ja, das finde ich jetzt eigentlich ein super Schlusswort. Ja. Das können wir auch eigentlich Schluss machen. Jetzt kommt ich ja noch. Ich bin ja jetzt in meiner Dauervertretung als Musikaussuchende. Das liegt daran, dass mein Rechner abgekackt ist, weil ich keine Musik mehr höre. Habe ich wieder mal ein Schätzchen aus dem Wäffchen ausgegraben. Und zwar große Problem, ne? Freie Musik finden. Diesmal sind wir wieder total auf blank weißen legalen Boden angekommen. Und zwar gibt blank, es. Blank weißer legaler Bund. Wir brauchen noch eine Rassismus-Sendung. Entschuldigung für das laute Lachen. Dann war ich doch letztes Mal noch mit so Graubereichen und sowas. Mhm. Es gibt eine lustige Veranstaltung, naja, lustig, also eine sehr schöne Veranstaltung in Marburg, und zwar ist die organisiert vom ASTA, vom dortigen Der Open ASTA. Song Contest. Richtig, der Open Song Contest. Und dort treten nur Bands und Künstler auf, die Songs und die Musik, die sie dort spielen, unter einem Creative Commons License dann zur Verfügung stellen. Und daraus wird dann auch immer ein schöner Sampler gemacht, mit sehr hübschen Covern auch teilweise. Und über diesen Sampler bin ich... Du darfst gleich die Katze rufen. über diesen Sampler bin ich auf die Gruppe Pornophonic gekommen. Die hat dort den Song Sad Roboter. Nee, Sad Robot. Den werden wir rum, aber wenn wir nicht spielen. Diese Gruppe besteht aus, irgendwie macht Musik mit Gitarre, Gameboy und C64. Toll. Damit wusste ich natürlich, dass ich die Herzen meiner beiden Liebsten auch noch erwärmen kann extra. Und auch Gesang. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir zu viel elektronische Musik machen, aber wir das irgendwie wenigstens noch in unterschiedlichen Formen darbieten. Ich bin wirklich, also ich habe schon die Bemühung, oder ich fände es schon gut, wenn wir auch nochmal was anderes irgendwie bringen. Es gibt auch gar keine andere Musik als elektronisch. Das ist schwierig zu finden, glaube ich, tatsächlich. Leute, wir sind schon fast bei 2 Stunden. Entschuldigung, okay, ganz schnell. Der Song hat mir so gut gefallen, weil er so passend zu unserer Sendung irgendwie oder zum Überthema war. Und der heißt Single or Two-Player Game. Ja. Und wir verlinken das auch wieder. Wir verlinken alles ganz brav und wünschen dir viel Hörgenuss. Hm. Oh. Danke fürs Durchhalten. Wir sollten das nächste Mal vielleicht auch mal ein bisschen die Uhr im Blick behalten, dass wir uns nicht zu sehr den 2 Stunden annähern, sondern vielleicht. Ja. Ach naja, also wir werden uns das jetzt mal anhören und das natürlich alles furchtbar kritisch hinterfragen und so. Und wir freuen uns natürlich wieder wie blöd über Kommentare. Und kommentiert wie die Blöden, bitte. Bitte, bitte, bitte, ja. Jetzt über die Feiertage haben wir gar nichts zu tun. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Oh ja. Anfang Januar. Jetzt hört natürlich, wie das so ist, der Kalender auf und ich kann jetzt gar nicht sagen, welches Datum es genau ist. Aber es war der 4. Der erste Freitag im Januar. Genau, wie immer der erste Freitag im Januar. Ja, genau, erster Freitag im Januar. Habt einen schönen Dezember, kommt gut ins neue Jahr. Und danke fürs Zuhören. Ja. Ja. Dann schließe ich mich doch an. Ja, tschüss. Tschüss.